Herzlich willkommen zu einem neuen Toffer-Offer-Podcast. Dieses Mal im Angebot Marty Supreme von Josh Safdie. Und ja, endlich, glaube ich, die erste richtige Folge für dieses Jahr. Die einzige Folge, die ich im Januar gemacht habe, war ja nur der Jahresrückblick. Jetzt haben wir die erste Folge zu einem Film, der auch tatsächlich dieses Jahr gestartet ist und direkt mit Gast. Wir reden über Marty Supreme. Mit wir meine ich mich natürlich, wie immer, der Esel nennt sich zuerst. Und Felix, ein ganz neuer Gast. Ja, hallo, hallo. Ich freue mich sehr, da zu sein. Stand lange an, dass wir mal eine Folge zusammen machen. Absolut. Ich freue mich auch sehr, dass es geklappt hat, weil ich finde einfach, du bist ein witziger Typ, der auch spontan immer mal ganz gut auf Sachen reagiert. Du selber hast ja gesagt, du bist mal gespannt, wie das jetzt läuft. Ich bin mir sicher, das wird eine großartige Folge. Das nehme ich vorweg, mir völlig egal. Das ist ein Spoiler für die Folge. Ich bin mir sicher, das wird eine gute Folge werden. Ja, ich freue mich auch ganz doll drauf. Es ist ja jetzt wirklich, also es stand ja lang an und ich bin froh, dass wir jetzt irgendwie einen Film gefunden haben, den wir mal besprechen können, weil es ja immer nicht so ganz klar war, was man denn vielleicht mal machen könnte. Aber ich glaube, vielleicht haben wir da einen guten Pick. Ja, glaube ich auch. Also eben, weil wir wollten ja, ich nehme ja nicht immer aktuelle Sachen für den Podcast, hier und da schon auch mal was Älteres, aber da hat sich das einfach angeboten. Marty Supreme läuft, glaube ich, seit einer Woche in den deutschen Kinos auch, in den USA auch schon vorher angelaufen, ist streng genommen aus dem letzten Jahr für die USA gesehen, bei uns aber eben seit Ende Februar. Und worum geht es grundsätzlich, vielleicht ganz kurz für die Leute, es geht um einen Hustler, einen jungen Typen, der sagt, hey, ich will groß rauskommen und mit was? Mit Tischtennis. Marty Mauser ist unsere Hauptfigur, gespielt von Timothée Chalamet, den man wahrscheinlich populär aus den Dune-Filmen am ehesten kennt. Und das Ganze spielt in den 1950er Jahren in New York. Und ja, er ist Marty Mauser. Seine Figur basiert ganz grob auf einem echten Tischtennisspieler. Ich weiß auch nicht, ob du das wusstest, Felix. Ja, ich habe es mal gehört, aber auch nur, dass es wirklich so vage angeschnitten war und jetzt gar nicht so super nah an der echten Story irgendwie dran war. Ganz genau, und so ist es auch. Also er basiert ganz leicht auf Marty Reisman. Es kommt darauf an, welche Leute über die Person sprechen. Dadurch, dass er jüdischer Herkunft ist und der Name sich eigentlich so schreibt, würde ich bei Reisman bleiben. Und dieser Typ, der echte Typ damals, der hat eben in den 40ern und 50ern Tischtennis gespielt und hat insgesamt zu seinen Erfolgen gehören so 5 Bronzemedaillen in verschiedenen Kategorien, im Single, im Doppel, was auch immer es da alles gibt beim Tischtennis. Und war aber halt bekannt als so ein bisschen so ein Player, der hat eben auch tatsächlich ein bisschen mit Glücksspiel, also hat halt auf sich selber gewettet und dann Spiele gewonnen und war auch immer bekannt als so ein bisschen so ein stylischer Typ, der kam immer mit so einem Fedora-Hut und hatte stylische Klamotten an und war so ein bisschen so ein Player im Tischtennisbereich, also halt eine Figur, die herausgeragt ist, obwohl er eben, wie gesagt, an den Bronzemedaillen gemessen, er war jetzt nie irgendwie der crazy, the biggest of all time. Aber ja, so ein bisschen ist ja die ganz grobe Vorlage, aber wirklich, wie du auch schon gesagt hast, sehr, sehr grob nur. Also es gibt einzelne Dinge, die überschneiden sich tatsächlich mit seinem echten Leben, aber vieles daran ist dann dazu gedichtet oder völlig dramatisiert, einfach aus Unterhaltungsgründen heraus. Aber das Setting stimmt auf jeden Fall schon mal. Also wir sind in den 50ern in New York und Marty Mauser, wie er im Film eben heißt, versucht rauszukommen groß, ist Schuhverkäufer zu dem Zeitpunkt, wo wir ihn in dem Film als erstes erleben. Und von Anfang an würde ich sagen, ist klar, ja gut, das ist auf jeden Fall ein Sprücheklopfer und jemand, der eine größere Klappe hat, als manchmal dahinter steckt. Und so, ich weiß nicht, was hast du erwartet, bevor du in den Film rein bist? Was war deine Erwartung, was Marty Supreme ist? Ja, also ich muss sagen, ich bin tatsächlich auch halt irgendwie dem Hype ein bisschen nachgegangen. Also ich habe auch nur natürlich von dieser Mega-Promo mitbekommen und so und fand es dann auch irgendwie schade, dass man noch 2 Monate in Deutschland warten musste. Ja. Aber insgesamt habe ich eigentlich tatsächlich gehofft, dass es irgendwie ein Film ist, der so ein bisschen seinen Aufstieg dokumentiert und dabei halt diese Hürden, die er dann ja im Film auch letztendlich hat, schön mitzeigt. Und eigentlich ist das ist ja genau das, was ich erwartet habe und ich bin tatsächlich deswegen auch sehr zufrieden mit dem Film, weil genau das habe ich mir eigentlich gewünscht. Irgendwie, es hat Tempo und das hat sehr gut funktioniert, wie ich finde. Würdest du sagen, dass das ein Film ist, den man gut vergleichen kann mit anderen so klassischen diesen Start-up-Filmen, so, wo man sagt, hey, jemand, wir wissen vielleicht teilweise auch schon historisch gesehen, jetzt nehmen wir mal, keine Ahnung, den Queen-Film, Bohemian Rhapsody und so, wo man ja selber schon weiß, ja, das war natürlich ein ganz großer. Und dann sieht man so klassisch dieses Aufstieg, teilweise auch wieder den Fall und dann doch nochmal Revival und die Leute kommen nochmal hoch. Findest du, dass der Film klassisch in so eine Kategorie passt, so mit solchen Filmen, so Feel-Good-Filmen, wo Leute irgendwie so Biopic-mäßig sich da durchkämpfen durch ihre eigene Story? Ja, also ein Feel-Good-Film, würde ich sagen, ist es jetzt nicht unbedingt. Also wenn man das mal mit Queen vergleicht, da hat man ja dann wirklich diesen Aufstieg, aber dann natürlich auch den sehr krassen Fall, der auch sehr viel dokumentiert wird. Und hier in dem Film ist es ja wirklich eher dieser Hustle, der die ganze Zeit dabei ist und man probiert wirklich nach jedem Halm zu greifen. Und naja, also der Aufstieg, der findet zwar irgendwie statt, aber im Prinzip ist es ja eigentlich eher so, man ist ja ganz am Ende auch noch nicht hundertprozentig oben. Also es ist ja wirklich, es ist ja, es bleibt so natürlich ein bisschen offen. Man hätte irgendwie so, ja, man sieht, man hat jetzt hier jemanden geschlagen und man ist eigentlich ziemlich krass und so, aber insgesamt ist es ja einfach nur der Weg bis zu einem gewissen Punkt und was danach folgt, das ist ja gar nicht so super klar. Man kann es sich irgendwie denken, aber ich würde sagen, es ist nicht nur jetzt ein kurzer Ausschnitt von einem Zeitraum, in dem man alles dann auch erreicht hat und der Film quasi am Ende dahin aufgeht, dass das, was der Hauptcharakter möchte, dann auch funktioniert. Also so würde ich sagen, ist es ja nicht. Genau, also es ist ja auch, würde ich absolut zustimmen, weil es ist auch ein kurzes Zeitfenster nur. Also diese klassischen Biopics, ob das jetzt Musiker sind oder Sportler oder was auch immer wir da alles haben, ist ja oft so, mehrere Jahrzehnte werden da innerhalb von 2 Stunden abgehandelt. Und hier haben wir ja wirklich nur, ich glaube, einen Jahreszeitraum vielleicht oder sowas. Irgendwas Anfang 50er, 51, 52, glaube ich, spielt der Film. Ja. Und nur in diesem ganzen Zeitfenster spielt der gesamte Film. Und wir wissen schon so, dass, okay, Marty selber hat, also er hat schon das Gefühl, er weiß schon, dass er irgendwie ganz großer wird in 30 Jahren, als würde er in die Zukunft blicken. Was sich auch in manchen ästhetischen Sachen dann widerspiegelt, kommen wir sicher später noch drauf. Aber das fand ich eben auch tatsächlich das Positive, weil ich bin eigentlich ich bin ein ziemlicher Hater, was so klassisches Biopic angeht. Ich finde das oft sehr langweilig, weil es für mich oft so ein Malen nach Zahlen ist. So dieses, ja eben so, jetzt sehen wir ein bisschen was von der Kindheit. Ach guck mal, hier sieht man schon ganz früh sein Talent. Dann irgendwie junge Jahre, trifft schon irgendwie wichtige Weggefährten. Dann großer Durchbruch. Und ja, hier natürlich klassisch irgendwie Drogenkapitel, was irgendwie immer bei allen mit reinspielt. Es gibt immer ein Kapitel über Drogenmissbrauch und so. Ja. Und ja, voll am Arsch, voll am Boden. Und jetzt rappelt er sich wieder auf. Und das ist für mich halt immer dasselbe. Und das langweilt mich meistens schon, weil ich sage, okay, auch wenn das tatsächlich so passiert sein mag, warum nicht mal vielleicht sogar ein kleineres Kapitel aus einem Leben rausnehmen und sagen, hey, wie wäre zum Beispiel, jetzt Beispiel Musiker, wie wäre es zu gucken, wie war diese eine kreative Phase, wo dieser Künstler zum Beispiel das und das Album gemacht hat? Was war genau da in seinem Leben los? Und daran, anhand dessen kann man ja vielleicht auch ganz viel über eine Person erzählen, anstatt immer zu sagen, wir müssen den von Kindheit bis Rollstuhlalter, müssen wir diese Person erleben. Ja, aber oft irgendwie nicht so spannend. Ja, genau. Also ich meine, aber das macht der Film ja genau so. Also man sieht ja wirklich gegen Ende des Films, wo er dann nochmal auf die Bühne kommt im großen Showdown und die Leute ihn eigentlich gar nicht erkennen. Also er bekommt ja bis ganz zum Schluss des Films keine Anerkennung eigentlich. Und genau das zeigt er eben, dass man jetzt, klar, einen kurzen Ausschnitt von seinem Weg vielleicht potenziell nach ganz oben bekommen hat, aber er ist auf jeden Fall noch nicht am Ende und das lässt der Film offen und deswegen kann man da ja wirklich nicht sagen, dass da ein Weg komplett gezeigt worden ist. Nee, eben gar nicht. Das ist wirklich so dieses Slice of Life, wirklich so ein kleiner Abschnitt. Und der Film, ich habe auch vorher mitbekommen so ein bisschen, ich habe mich extra ferngehalten von viel Input, weil ich wollte den Film so blind wie möglich erleben, hatte aber schon mitbekommen, so ein bisschen kontrovers wird da diskutiert, im Sinne von dieser Hustler-Kultur. Der Film geht ja explizit um eine Person, die sich ja überall durchschlawinert, boxt und mogelt. Ja. Und was damit natürlich auch einhergeht, so wie wird so eine Persönlichkeit wahrgenommen? Ist es ein Anti-Held? Ist es jemand, den wir wirklich sympathisch finden? Und wie kommt das rüber? Und für mich war vorher klar, dass es wahrscheinlich keine rein positive Erzählung sein wird. Aber ich war natürlich vorbelastet dadurch, dass ich die Regisseure kenne. Oder in dem Fall nur den Regisseur. Safdie. Ich empfehle dir übrigens alle Filme, die ich jetzt gleich nenne, sehr von ihm. Okay. Er macht eigentlich mit seinem Bruder zusammen Filme. Und in dem Fall haben sie sich jetzt das erste Mal aufgesplittet. Sein Bruder hat einen Film mit The Rock gemacht, The Smashing Machine, wo der einen bekannten UFC-Fighter spielt. Und er hat, also beides Filme über Sportler, sag ich mal, und er hat diesen Film über einen Tischtennis-Star der 50er gemacht. Und aber davor haben sie immer zusammengearbeitet. Und ihre Filme davor waren Uncut Gems mit Adam Sandler tatsächlich. Da spielt er so einen Juwelenhändler im Grunde. Und der Film, also wenn du das hier mochtest, wie dieser Film war, dieses nonstop Bewegung, Action, es kommt nie zur Ruhe, es ist so richtig stressig, auch als Zuschauer teilweise, ja, dann wirst du alles lieben, was die vorher gemacht haben, weil das ist genau das, ziehen die eigentlich immer durch. Das war bei Uncut Gems so, über diesen Juwelenhändler, der halt einen besonderen Diamanten oder so hat. Und ja, dann gibt es halt viele Leute, die irgendwie interessiert an dem Diamanten sind, gleichzeitig hat er aber ganz viel Schulden und muss irgendwie, versucht er alles gleichzeitig zu balancen und ist nicht vielleicht der Talentierteste darin. Ja. Und davor hatten sie einen Film, der hieß Good Time, mit Robert Pattinson, bekannt aus Twilight. Und der, und da spielt einer der Regisseure tatsächlich selber mit, der spielt nämlich einen, ja, ich glaube, geistig behinderten Bruder, also den Bruder von Robert Pattinson in dem Film. Und die sind so ein bisschen Low-Life-Criminals, also so ein bisschen kriminell unterwegs. Und es geht darum, dass Robert Pattinson versucht, die Bewährung, also die Geldsumme für seinen Bruder aufzubringen, um ihn rauszuholen aus dem Knast. Okay. Und darum geht der ganze Film. Und es ist auch ein einziges Gehassel. Nur dieses, er läuft durch die Stadt, versucht irgendwo Geld klar zu machen, hat platinblond schlecht gefärbte Haare übrigens in dem Film, ist großartig aus. Und aber dann den so durch. Diese Stories über Hustler, die auch definitiv sich selber überschätzen oder sich mit Leuten einlassen, wo sie es nicht sollten vielleicht an manchen Stellen. Aber gibt es dann jetzt, sagen wir mal, Gründe dafür? Also ich meine, ich kenne die anderen Filme jetzt gar nicht. Und gibt es denn Gründe dafür, wenn die im Prinzip vom Grundtenor, was vielleicht möglicherweise ein bisschen Ähnliches erzählen, warum dann dieser Film jetzt, abseits davon, dass er natürlich ein riesiges Marketing hatte, irgendwie so raussticht da an der Stelle? Weil das ist ja wirklich dann, was du jetzt ja gerade erzählt hast, dieses Tempo und der Hustle und sowas alles, wenn das in Filmen von davor schon irgendwie bearbeitet worden ist, dann wundert mich gerade, dass das jetzt einfach im Prinzip nur dann vielleicht eine andere Branche ist, in der es dann einfach nur quasi nochmal stattfindet, oder unterscheiden die sich dann schon noch stark? Also die sind schon sehr unterschiedlich. Also Uncut Gems, der mit Adam Sandler als Juwelenhändler, das ist der stressigste ihrer Filme. Also der Film ist wirklich, du kriegst selber Herzrhythmusstörungen, wenn du den guckst. Okay. Weil der wirklich auch die Art, wie der geschnitten ist, wie die Kamera. Also es ist derselbe Kameramann tatsächlich wie hier. Und also zu dem Kameramann erzähle ich dir eh gleich noch was. Ich hatte diesen Menschen nicht auf dem Schirm. Und wenn ich dir sage, was dieser Mann gemacht hat, wirst du selber, das garantiere ich dir jetzt, wirst du selber sagen, oha, was ist, also wie wandlungsfähig ist dieser Kameradude? Das ist komplett crazy. Ich bin gespannt. Darius Conchi heißt der, ist schon ein bisschen älter jetzt, weil er hat schon eine lange Karriere hinter sich. Und der hat aber auch Uncut Gems gemacht. Und das ist da auch die ganze Zeit so diese Long Takes, wo die Kamera ununterbrochen hin und her schwenkt, hin und her. Zu der Person, die redet, dann zu der Person. Dann läuft irgendwer die Straße lang. Und dieses Nonstop-Mithetzen mit den Figuren des Films ist ja hier auch immer wieder. Also wir haben ja mehrere Szenen, wo Marty irgendwie abhauen muss vor irgendwem oder irgendwas versucht hinzukriegen. Und wir rennen ja immer mit, wir kriegen eigentlich nicht, wie es im Film oft so ist, so eine Verkürzung der Tatsachen, so, keine Ahnung, steigt in Fluchtauto, Schnitt, irgendwie ist schon auf der Autobahn, dann gibt es da 2 Minuten Verfolgungsjagd, Schnitt, er hat es geschafft. Sondern hier ist ja wirklich, gefühlt sieht man ja immer, wo er anfängt zu laufen, bis zum Ende. Also man sieht ja immer eigentlich die ganze Sequenz. Und das ist bei denen immer so. Und ich glaube, zu deiner Frage, ich glaube schon, dass der Unterschied die Marketingstrategie ist. Also erstmal ist hier A24. Und die sind halt sehr bekannt für ihr sehr virales Marketing, dass sie das sehr pushen, also dass die einfach wissen, wie vermarkten wir einen Film richtig. Ja. Also jetzt als Beispiel hier bei Marty Supreme, die haben also in den USA zumindest, haben die an vielen unterschiedlichen Orten, haben die einen Zeppelin rumfliegen lassen, der komplett orange war, wo einfach nur Marty Supreme drauf stand. Also erstens mal diese grundsätzliche Idee zu sagen, ein fucking Zeppelin, also was ist das denn? Und so haben die das halt auch durchgezogen. Timothée Chalamet ist in mehreren Videos teilweise von irgendwelchen Influencern aufgetreten, saß da, ich habe eins gesehen, da hat irgendeine Frau, ich kannte die nicht, aber die hat irgendwas erzählt, ich glaube über Marty Supreme, über den Film an sich, und er sitzt einfach im Hintergrund und sagt kein Wort. Ja, er hat irgendwie viele Meme-Momente erzeugt, also ich habe auch noch gesehen, er hat halt bei einem Rapper, SD-Kid heißt der, hat er noch ein Feature einfach gehabt und halt mehrmals das dann Marty Supreme auch in seinem Part gesagt. Dann gab es natürlich noch diese Zoom-Interviews, die glaube ich ja am Anfang gekommen sind, ungegoogelt, ich weiß nicht genau, ob es so war, aber da kamen ja diese ganzen größenwahnsinnigen Ideen dann im Prinzip auf, die dann aber zu großen Teilen wirklich umgesetzt worden sind, und das war ja allein schon irgendwie ein Meme für sich. Und auf der Ebene A24 bin ich tatsächlich immer auch sehr interessiert, weil es einfach irgendwie, die schon einige Sachen gemacht haben, die mir sehr gut gefallen haben, und auch diesen Stil, den der Film irgendwie hat, das sieht für mich so nach A24 aus, und das gefällt mir irgendwie dann direkt irgendwie schon mal ein Stückchen besser. Und damit sagst du es eigentlich auch schon, weil guck mal, wie viele Studios kannst du jetzt nennen, abseits von, klar, jeder weiß, was Disney ist, und vielleicht weiß auch jeder, was Warner Brothers oder Universal ist. Ja. Aber so, es gibt ja viele, viele kleine Studios. Also unzählige an der Zahl. Und von wie vielen weiß man jetzt den Namen? Also vielleicht weiß man noch, wenn man so wirklich im Arthouse-Film unterwegs ist, dann sagt man Neon, kennt man dann noch. Genau, von Longlegs war das ja so. Genau. Ja. Aber es gibt halt unzählige Studios. Und A24 hat ja als Studio es schon geschafft, eine positive Marke zu sein. So an sich ist ja ein Studio mir erstmal egal. So, ja, schön, dass die Warner Brothers Studios haben, keine Ahnung, die Dark Knight-Filme von Christopher Nolan gemacht, aber deswegen bin ich ja kein Fanboy von Warner Brothers an sich. Ja. Aber A24 hat es geschafft, eine Marke zu etablieren, die so stark ist, dass man, die Leute kaufen sich ein Merch, wo einfach nur A24 draufsteht. Einfach nur, weil man weiß, es ist ein Feeling damit verbunden, eine Qualität. Ja. Und auch oft auch ein Vibe, also gerade in den Anfangsjahren, sage ich mal, waren sie halt gerade mit Hereditary und solchen Zeug, haben sie halt sich auch sehr als coole, weirde Horrorfilme-Marke etabliert. Ja. Und jetzt sind sie natürlich deutlich breiter aufgestellt, aber das ist, glaube ich, was sie einfach mit sich selber machen, übertragen sie ja halt auf ihre Filme auch. Es gibt auch immer offizielles Merch, schon bevor der Film rauskommt, das machen sie auch immer. Ja. Also man konnte sich Marty Supreme Hoodies kaufen, es gibt, glaube ich, kleine Ping-Pong-Kugeln, die als Weihnachtsschmuck kann man sich hinhängen und ja, auch das ist so Blödsinn. Ja. Und das pushen die halt auch komplett auf ihren Websites und halt natürlich auch in Social Media sehr. Und ich glaube, das ist halt nicht alt eingesessen. Also es ist ja halt irgendwie, es wirkt so, als würden die immer frischen Wind mit reinbringen wollen. Ja. Und allein schon halt dieser visuelle Stil, der da irgendwie mit einhergeht, der gefällt mir sehr gut. Aber auch eben diese komischen Promo-Moves, die dann halt mitmachen. Also ich habe wirklich das Gefühl, auch wenn es wahrscheinlich nicht so sein wird, aber die haben so eine gute Balance gefunden zwischen Filmen, die irgendwie massentauglich sind, aber auch irgendwie künstlerisch sind und einfach... das spricht die Leute an. Das ist wirklich, die haben es geschafft, das echt zu so einem Qualitätssiegel irgendwie ihre Marke zu pushen. Und sie schaffen es halt auch gut, alle, also eben, wie du sagst, sie sprechen einerseits Leute an, weil es wirkt irgendwie cool, aber sie machen auch originelle Dinge und das ist halt das, wo sie dann natürlich alle Filmfreaks kriegen. Ja. Wenn ich das Gefühl habe, okay, A24 macht nicht die vierte Fortsetzung von irgendwas, ja, sondern es sind immer originelle Scripts, originelle Geschichten, die man nicht kennt. Aber sie schaffen es trotzdem, es mainstreamig genug zu halten, dass es eben ein breites Publikum anspricht. Vor allem eine jüngere Zielgruppe auch. Ja. Und das ist halt irgendwo auch ein Geniestreich, den man, glaube ich, auch nicht so 100% erklären kann. Da hat man sich einfach irgendwo schlau positioniert. Und es gibt ja auch Leute, die danach eifern, eben Neon schafft es auch so ein bisschen Kerbe zu schlagen, obwohl es Neon länger gibt. Aber ja, und ich glaube, das ist, glaube ich, das, warum... Um das final zu beantworten, der Film von den Safdie-Brüdern, oder besser gesagt, das nur von Josh Safdie, größer ist als ihre letzten Filme, obwohl sie eine gewisse Ähnlichkeit thematisch haben. Es geht um Hustler, die oft irgendwie so ein bisschen moralisch fragwürdig sind. Ja. Aber hier ist halt dieses Studio mit drin involviert, die sagen, okay, wahrscheinlich, das Budget für den Film ist nicht gigantisch groß für einen Hollywood-Film, aber wahrscheinlich haben die das Doppelte davon ins Marketing gesteckt. Mit Sicherheit. Ja. Ja, und das ist halt eine Entscheidung. Man kann auch sagen, nee, das könnte auch nach hinten losgehen. Und das wird jetzt kein Film, der $1 Milliarde einspielt oder sowas. Aber es ist, glaube ich, einfach schlau auch kalkuliert. Die kriegen es hin, dass ihre Filme profitabel genug sind, dass man genug verdient. Aber sie haben auch nicht den Anspruch, ja, guck mal, wenn das Budget schon $350 Millionen ist, ja klar, musst du dann irgendwo Richtung $1 Milliarden Einspielergebnis gehen, damit sich das hinterher alles lohnt. Und das ist bei ihnen halt nicht der Fall. Ich habe es jetzt, glaube ich, gerade vergessen, aber ich glaube, Budget von Marty Supreme, ich hatte es die Tage nochmal nachgeschaut, aber geschätzt war das, glaube ich, irgendwas Richtung 50, 60 Millionen Dollar. Mhm. Und ich habe sogar mit einer gemeinsamen Freundin drüber gesprochen, mit Alina, die eben in dem Kino arbeitet. Und sie selber hatte gesagt, für sie war das interessant, dass sie nicht das Gefühl hatte, aufgrund der Werbekampagne, dass dieser Film, Marty Supreme, dass der jetzt kleiner im Budget ist, als zum Beispiel ein Project Hail Mary, der neue Science-Fiction-Film mit Ryan Gosling, der jetzt dann in 2 Wochen rauskommt. Sie hatte in ihrer Wahrnehmung, war das für sie ähnliches Budget. Krass. Und dann hat er gesagt, nee, das Budget ist 3-mal so groß wie bei Project Hail Mary, aber sie pushen halt im Marketing so viel mehr, keine Ahnung, bei ihr im Kino steht halt einfach eine Tischtennisplatte rum. Einfach so, das ist halt basic Marketing-Stunt, aber es steht halt eine Tischtennisplatte da rum. Ja, und, das habe ich auch gesehen im Kino bei uns. Ja, und das sind halt einfach schlaue Moves. Die wissen einfach, wie man effektiv Leute erreicht, vor allem durch Social Media, glaube ich, auch haben sie es hingekriegt. Ja. Und ja, das irgendwie kriegen sie es hin, dass eben dann alle möglichen Altersgruppen und auch Zielgruppen Bock haben, diese Sachen sich anzuschauen. Voll. Ja. Das dazu, also macht für mich Sinn, warum du auch interessiert warst. Das war auch für mich der Grund, wo ich einfach gesagt habe, okay, ich habe Bock auf das Studio, was die ansonsten machen. Ich habe Bock auf die Leute hinter der Kamera, auch vor der Kamera. Timothée Chalamet ist eigentlich immer eine Bank. Mhm. Also ich habe jetzt, weiß nicht, ob ich schon mal was gesehen habe, wo ich wirklich sage, boah, das war ja komplette Enttäuschung. Und Ja, ich das Setting ist gar halt nicht auf dem Schirm tatsächlich. Also das ist ja irgendwie ein super bekannter Name und jede Person, die ich gefragt habe, konnte was damit anfangen. Mir ist jetzt im Nachhinein aufgefallen, dass ich den, glaube ich, bei Don't Look Up dann auch gesehen habe. Da hatte der auch eine Rolle. Ja, stimmt. Da hat er so einen Stoner-Charakter. Ist er da ja, so genau. Nebenbei, ja. Genau, und dass er auch der Hauptdarsteller von Dune war. Also ich bin da wirklich komplett raus. Ich habe das alles nicht mitbekommen. Aber jetzt, da hat es mir total gefallen und ich habe mich jetzt auch mal ein bisschen mit der Person befasst und irgendwie so passt das schon wirklich wie die Faust aufs Auge, diese Rollenbesetzung, habe ich so ein bisschen das Gefühl, so wie er acted in real life auf jeden Fall. Ja, aber gleichzeitig, das zeigt es ja auch wieder, du hast nicht viel mit ihm als Person anfangen können und trotzdem hat der Film dich erreicht. Also das zeigt, wie durchlöchernd, blöd gesagt, dieses Marketing ist, dass es einfach alle anspricht und jeden kriegt. Und voll. Deswegen, also vor der Kamera sind auch noch ein paar andere Namen, die man kennen könnte. Du hast ja gesagt, bist da jetzt eher raus. Gwyneth Paltrow kennt man vielleicht, hat viele, viele Jahrzehnte schon Filme gemacht. Unter anderem 7 wird er ja wohl was sagen. 7 hast du ja gesehen. Yeah, yeah. Und in 7 ist sie die Freundin von Brad Pitt und spielt sie da. Und genau, und hat auch viele andere große Sachen gemacht. War auch in einem Wes Anderson-Film und so. Yeah. Aber so vor der Kamera ansonsten, Fran Drescher ist noch dabei. Die spielt die Mom von Marty. Fran Drescher kennt man vielleicht wirklich als die zauberhafte Nanny, glaube ich, hieß die Serie. Okay. War eine Sitcom. Und Fran Drescher war dann viele, viele Jahre, war sie einfach die Vorsitzende der Gewerkschaft für Schauspieler in den USA. Also diese SAG-AFTRA, die gestreikt haben jetzt, als das Ganze mit den KI-Sachen losging. Hey, KI-Schauspieler und so Zeug. Und da war sie immer noch die Vorsitzende und spielt jetzt hier immer wieder eine kleine Rolle. Mhm. Aber eine Besetzung, da würde mich ja interessieren, was dein Bezug dazu ist, weil das war eine Person, die ist für mich komplett blind. Ich kenne diesen Namen und das war's, aber ich wette, du, als jemand, der musikaffin ist, und das kommt jetzt eh schon sehr kurz gefasst, musikaffin, Tyler, the Creator, ist in diesem Film. Ja. Und ich hatte das nicht mal im Film auf dem Schirm, weil ich weiß nicht mal, wie der aussieht. Ich habe das erst gecheckt durch die Credits. Krass. Dass dieser Typ da drin ist. Ja, also war das jetzt für dich als jemand, der mit dem als Musiker was anfangen kann oder den kennt, war das jetzt irgendwie was Besonderes oder hast du gedacht, der passt da gut rein? Oder? Total, also ich muss sagen, dass er mich auch da im Prinzip ein bisschen reingeloggt hat. Also die Musik, die er macht und sowas, gefällt mir mega. Ich höre mir das alles sehr, sehr gerne an. Und dass er jetzt auch sowas noch gemacht hat, das war tatsächlich so der Hauptgrund am Anfang, weswegen ich diesen Film erstmal schauen wollte. Deswegen war es auch ein bisschen komisch, ihn auf Deutsch zu gucken und dann halt mit einer ganz anderen Stimme. Aber der hat da im Prinzip da für mich so ein bisschen diesen Startpunkt gesetzt und ich fand den im Film sehr interessant, aber halt auch, also ich hatte gar nicht das Gefühl, dass der so großartig anders ist als die Person in Real Life. Also ja, das, okay. das wirkt schon ein bisschen so, als würde der sich selber spielen, weil er halt auch so in Wirklichkeit so ein relativ größenwahnsinniger Typ ist, der sehr viel auf sich selber hält und total, total abgedrehte Projekte teilweise macht. Und für ihn ist das jetzt im Prinzip so eine Sidequest zu sagen, er hat auch irgendwie in einigen Interviews gesagt, das ist jetzt das erste Mal, dass er wirklich mitgespielt hat und so in einem Film. Und er will halt neue Sachen machen und ich finde, in die Rolle da passt er sehr gut rein, wenn auch es nicht so krass was anderes ist, als wie man ihn einfach in der allgemeinen Öffentlichkeit kennt. Ah, okay, deswegen, ich kenne nicht eine Silbe von diesen Menschen aus Interviews oder sowas. Ich habe heute nochmal nachgeguckt auf Spotify, weil ich kenne halt den Namen, aber ich könnte ja nicht einen Track nennen. Da merkst du auch wieder so, wo ich halt komplett keine Ahnung habe, von welchem Themenbereich. Ja. Und ich, was war das, sein größter Hit auf Spotify? Irgendwie 2 Milliarden Hits oder so? Ja, ja, also der völlig, ist seit Jahren völlig insane. Top. Ja, ist auch Grammy-Gewinner und so Gewinner. Ja. Also der hat wirklich sehr viel schon gemacht und ich glaube, sucht jetzt einfach nach neuen Herausforderungen, würde ich sagen. Und das ist eben auch Teil dieses, glaube ich, Marketingsprinzips. Also ich will jetzt nicht unterstellen, dass sie deswegen bestimmte Leute in diesem Film haben. Ich nehme schon an, dass der Regisseur Josh Safdie, der nimmt sich schon die Leute, die er da haben will. Aber es spielt natürlich A24 sehr in den Karten. Wenn jetzt zum Beispiel jemand wie du darauf aufmerksam wird wegen Tyler, the Creator, dann spielt in diesem Film Kevin O'Leary mit. Das war jemand, den kannte ich auch gar nicht. Der spielt Milton Rockwell. Der spielt diesen reichen Mäzen, der diese Stiftefirma hat. Ja. Der dann so ein bisschen mit Marty connected und ihn da irgendwie für Promo-Zwecke nutzen will. Der Typ, der diese Rolle spielt, ist im Grunde das, was bei uns Höhle der Löwen ist, hat der halt einfach in Kanada gemacht. Also okay. Das ist so, und macht das, hat das da irgendwie 15 Jahre lang gemacht. Also ist, wenn man diese Sendung kennt, ein Riesengesicht. Und passt natürlich dann auch wieder rein, weil er spielt ja hier auch jemanden, der reich ist und jemand anderen eventuell finanzieren könnte. Ja. Das war mir gar nicht klar, dass er kein Schauspieler ist, ja. Genau, es ist das erste Mal, dass er Schauspieler hat. Er hat noch nie irgendwo mitgespielt. Auch und das dann erste direkt Mal, so wie Tyler, the Creator auch. Ja. Und aber aus Leute aus so völlig verschiedenen Richtungen. Gwyneth Paltrow dann eine Schauspielerin, die absolut etabliert ist, aber jetzt schon lange nichts super Großes mehr macht. Die war ja in diesen Marvel-Filmen immer so eine kleine Nebenrolle. Aber ich glaube, so der letzte wirklich große Gwyneth Paltrow-Film, keine Ahnung, wie lange das her ist, wo man wirklich sagt, sie ist irgendwie die Person, die man sich aus dem Film merkt. Und dann aber dann Timothy Chalamet, der halt natürlich für junge Leute total auch der Hit ist. So, hey, cool, Dune war geil, lass uns den nächsten Film mit ihm gucken. Ja. Das, glaube ich, spielt halt alles zusammen und dann hast du am Ende halt einfach einen Film, der irgendwie alle demografischen Gruppen anspricht. Ich glaube auch gerade das, was du ja am Anfang nochmal angesprochen hast, dieser Hustle, der in diesem Film die ganze Zeit drin ist, da passt die Besetzung ja auch ziemlich gut bei halt eben Timothy Chalamet und Tyler, the Creator, der halt auch genau diese Hustle-Mentalität irgendwie nach außen trägt und das eigentlich immer so ein bisschen mitschwingt. Und ich glaube auch, gerade in der heutigen Zeit ist ja das eigentlich total, also ich meine, ich kannte die Filme von davor nicht, aber ist ja total, trifft den Zahn der Zeit irgendwie. Wenn man guckt auf Social Media und überall findet diese Hustler-Mentalität statt, die Leute sind irgendwie viel mehr so darauf gepolt zu sagen, ey, ich will was Besonderes werden, ich will was erreichen, ich will der Beste werden, sei es in Sport oder halt mit Musik oder was auch immer, künstlerisch. Und ich glaube, gerade dadurch hat der Film echt sehr gutes Momentum gehabt, dass der jetzt gekommen ist. Also ich hab irgendwie das Gefühl, das ist in den letzten Jahren nochmal deutlich stärker geworden, dass das auch so nach außen getragen wird und nicht nur das Endprodukt gezeigt wird und irgendwie dieses ganz Lockere, man haut halt einfach raus, sondern dass dieses, die Leute wollen sehen, wie Leute Gas geben und wie Leute hustlen und so. Und das, finde ich, passt da wirklich total gut in die heutige Zeit rein. Hast du eigentlich recht, ja. Also vor allem auch in Zeiten des Influencer-Lebens, wo halt klar ist, so eine Person, du siehst so eine Person beim Wachsen zu, beim eben, wie viel krasser wird der noch, was macht der als nächstes für einen crazy Stunt, also auch diese YouTuber-Mentalität, sag ich mal ein bisschen, aber auf eine Figur projiziert aus den 50ern, wo das natürlich nicht existiert in dem Sinne, aber halt eine andere Version davon. Ja. Also ja, stimmt eigentlich, macht schon Sinn, dass das Leute einfach ansprechen würde. Er ist ja auch nicht mal irgendwie sympathisch. Ne? Also ich würde sagen, wahrscheinlich würden die meisten Leute sagen, dass er eigentlich irgendwie eine Person ist, mit der man sich jetzt vielleicht nicht identifizieren kann. Vielleicht gibt es Leute, die sagen, boah, ich will selber irgendwas durchziehen und so, aber wie er mit Leuten umgeht und dass er eigentlich ja die ganze Zeit nur nimmt und nimmt und nimmt, ist ja erstmal ein Zug, der jetzt nicht wirklich gut ankommt, wenn man sich das anschaut. Aber trotzdem irgendwie geht man so ein bisschen mit ihm mit und hofft auch, dass eine dieser ganzen Pläne, die er da irgendwie schmiedet, dann auch irgendwann mal funktionieren. Das ist, glaube ich, auch dieser Sweet Spot, den man treffen muss. Und ich glaube, da gibt es schon unterschiedliche Meinungen zu. Manche sehen das als problematisch, dass er als Protagonist dann doch irgendwo seine, sage ich mal, menschlichen Momente hat oder dass man halt überhaupt ihn als Protagonist hat, als jemand, dessen Ziele man sehen will und seine Reise. Aber ich bin da bei dir, ich finde auch, dass es im Film absolut klar ist, dass er ist ein absolut egoistischer Arsch, der einfach wirklich jeden nur nutzt, wie er will und kann. Also wie gesagt, wir sind ja hier, wir reden ja offen über alles, was in dem Film passiert, Leute. Also irgendwann hier eine Frau, die sehr wahrscheinlich von ihm schwanger ist, wird angeschossen, weil er sie auch in Sachen reingezogen hat, in die er sie nicht hätte reinziehen müssen. Aber es ist halt auch so nonstop, dass du auch gar nicht die Zeit hast, innezuhalten und zu sagen, so, jetzt nehmen wir uns mal 5 Minuten Zeit und jetzt muss der Charakter auch erstmal irgendwie Buße tun und erstmal merken, was er gerade angerichtet hat. Nö, die Zeit ist ja auch nie in dem Film, sondern Marty läuft einfach durchgehend rum und es gibt natürlich dann Leute, die sind noch schlimmer als er oder noch unsympathischer, wo man dann sagt, ja, guck mal, eben dieser Business-Typ, der Rockwell, der ist ja auch auf seine Art und Weise ein ziemlicher Arsch. Ja. Und dadurch hat man dann so kleine Momente, wo er so ein bisschen ja nicht besser dasteht, aber ja doch im Vergleich zu dem Typen halt sagt man, okay, der Typ ist noch schlimmer. Der macht sich noch einen Spaß daraus, ihn zu erniedrigen und sowas. Ja. Und bei ihm ist es ja zumindest so, wenn er Leute über die Klippe springen lässt, über das Messer, dann ist es schon immer, er hat zumindest einen Grund. Also es ist zwar komplett egoistisch, aber man weiß immerhin, weil er halt weiterkommen will und weil er keine Zeit hat oder denkt, er hat keine Zeit, auf andere Menschen Rücksicht zu nehmen. Ja, ich finde es bei ihm so interessant, dass er probiert, die Leute irgendwie alle auszunutzen oder von denen irgendwas zu bekommen und vielleicht sogar manchmal ein bisschen gegeneinander ausspielt, wenn er dann da irgendwie beim Theater reinkommt und dieser Dame da sagt, dass irgendwie der Partner total schlecht spielt und sowas alles. Also das passiert ja schon, aber dass er sich trotzdem in den Momenten in denen er ganz verzweifelt ist, trotzdem nicht zu stolz ist, dann einfach zu betteln. Also zum Beispiel in dem Moment, als die beiden durch die Polizisten die Kette verloren haben, weil die irgendwie im Park waren und dann die Kette abgeben mussten und er einfach dann trotzdem sagt, aber du hast doch so viele, kann ich nicht noch eine haben? Und das war so lächerlich irgendwie, dass er dann wirklich so, ach komm. Und das finde ich, hat auch nochmal irgendwie so gut zu seinem Charakter dazu gespielt, dass man sagt, der ist zwar ein Arsch und der spielt die Leute gegeneinander aus und der möchte auch irgendwie einfach nur bekommen, aber ihm ist auch total egal, ob er seine Würde behält, wie du eben schon gesagt hast, dass hier der Stiftverkäufer ihn auch noch demütigt und sowas alles, ihm ist wirklich alles egal. Ja, Hauptsache er kommt am Ende, weil er immer so die Logik hat, am Ende bin ich ganz oben und dann kriegt ihr es alle zurück oder dann brauche ich niemanden mehr, und das ist auch, wie gesagt, das roter Faden mit den anderen beiden Filmen, ich bin mir auch echt sicher, du wirst die feiern, weil es ist genau das gleiche Prinzip. Auch Figuren, die moralisch fragwürdig sind und egoistisch und über Leichen gehen an manchen Stellen. Aber du willst trotzdem sehen, wie weit sie kommen. Und ihre Ziele sind an manchen Stellen schon nachvollziehbar genug noch, dass du sagst, ja, ich will ja schon sehen, ob er es schafft. So, er ist ja ein guter Tischtennisspieler. Ich gönne ihm das ja schon, zu sehen, ob er es schaffen würde, wenn er eine faire Chance hat. Wenn er da wirklich an der Platte steht und einfach spielen darf. Ob er es dann schaffen würde. Ja. Und das ist dieser Spagat, den sie hinbekommen, dass er als Figur spannend genug bleibt und auch durch seine vielen Fehler natürlich auch oder seine Fails leidest du auch ein bisschen mit ihm, aber er ist natürlich am Ende vom Tag, er ist ein absolutes Arschloch. Und eben, wie du sagst, im echten Leben würde man einen Bogen um so jemanden machen, wenn man sagt, du kannst dich ja null auf den verlassen. Ja. Also auch sein Kumpel eben, Tyler, the Creator, der da Wally, den Taxifahrer, spielt, dem wird noch sein halbes Taxi demoliert, weil er da irgendwie mit dem rumhasseln geht. Ja. Die andere ist schwanger von ihm, wird angeschossen. Hier der Schauspielerin, also eben Gwyneth Paltrow spielt Kay Stone, so eine Schauspielerin aus den 30ern, die ganz groß und bekannt war. Ich glaube, während er mit ihr in der Dusche Sex hat, klaut er ihr noch ihr Kettchen, das dann auch nichts wert ist. So. Ja, das stimmt. Ja. Und dann kommt er mit der Fake-Kette, nachdem er beim Pfandleiher checkt, die Kette ist Modeschmuck, die ist nichts wert, dann kommt er zurückgekrochen zu ihr und sagt so, ja, ich wollte die ja zurückbringen, ich habe sie geklaut, aber habe mich dann schlecht gefühlt, und sie durchschaut es auch komplett und sagt, ja, du weißt, dass es Modeschmuck ist und wirst deswegen dann entschieden haben, vielleicht kriegst du noch anders von mir Geld. Ja, das die Szene, finde ich, glaube ich, ist das Wichtige. Das fand ich auch sehr lustig, weil ich wirklich da sagen musste, wie er da angefangen hat, die Sachen zu drehen und irgendwie seine Realität zu spinnen. Das hat mich schon fast ein bisschen so an Stromberg erinnert, dass er im Prinzip komplett verkackt und super unsympathisch ist und dann so, ja, nein, es ist trotzdem egal und sowas alles. Und das war so gemeint und so, und jeder hat ihn nur falsch verstanden. Das war wirklich so ein Moment, wo ich echt dachte, also eigentlich ist er ja so eine lächerliche Figur so zwischendurch im Film. Auch wenn er diese Mentalität hat und vielleicht Skills hat, ist er im sozialen Umgang auf jeden Fall sehr verkümmert. Eben, also er ist, wie gesagt, von vorne bis hinten ein Mensch mit super vielen Fehlern, wo man auch sagt, okay, sympathisch ist er auch nicht so richtig. Also klar, er kann schon ein netter, charmanter Kerl sein, aber man merkt auch immer, es ist aufgesetzt, er spielt immer alle. Wie du sagst, auch diese Stromberg-Mentalität, so, ich will ja nichts Böses und ich bin ja immer der, dem Unrecht getan wird. Ja. Und das zieht er halt die ganze Zeit durch, aber er begegnet auch Figuren, die teilweise so ein bisschen in die Richtung tendieren oder zumindest auch, sag ich mal, vielleicht auch durch seinen Einfluss, bleibt ein bisschen offen, manchmal auch noch mehr in die Richtung tendieren, auch so zu sein. Also auch die Rachel, das ist diese Frau, mit der er eben eine Affäre hat, wo wir dann mitbekommen, okay, die hat aber eigentlich einen Ehemann. Ja. Dann erstmal tut sie einem total leid. Man merkt aber dann auch, ja, aber die ist schon auch selber, also ein bisschen eine Hustlerin, also spielt ihm ja auch was vor, teilweise dann mit einem geschminkten blauen Auge, und dann denkst du ja, okay, die hat schon auch, hat es auch Faustdick hinter den Ohren. Auch eine Gwyneth Paltrow, also auch diese Schauspielerin, wo man sagt, okay, große Schauspielerin der vergangenen Zeit, die aber halt auch, also die immer wieder betont, wie sehr sie ihren Ehemann hasst und wie schlimm das alles ist und scheiße, aber halt auch bei ihm bleibt. Und jetzt würde man sagen, in den 50ern generell hast du als Frau wahrscheinlich keine Wahl, aber bei ihr wird ja explizit erwähnt, sie war eine große Schauspielerin in ihrer Zeit. Klar wird sie nicht so verdient haben wie die Männer, aber ich sag mal, als Hollywood-Schauspielerin, wahrscheinlich hat sie es definitiv besser als eine ganz normale Frau aus der Arbeiterklasse in dieser Zeit gehabt, und bleibt ja auch bei diesem Arschloch, einfach nur, weil sie sagt, ja, ist halt für mich besser, ermöglicht mir trotzdem Dinge. Und so sind ja einige Figuren ein bisschen opportunistisch und schauen auf sich selber. Ja. Und versuchen da irgendwie durchzuhasseln. Und ja, das, im Grunde ist das der Film, und das ist aber, glaube ich, das Entscheidende, was man auch als Unterschied herausstellen muss. Deswegen habe ich am Anfang dich auch gefragt zu Biopics, weil in der Hinsicht ist der Film eben einfach gar kein Biopic. Also er ist ja auch vom Genre her einfach eine Komödie. Und wann ist ein Biopic eine Straight-Up-Komödie? Außer es geht wirklich vielleicht, wenn sie irgendwann ein Biopic über Jim Carrey machen, dann wäre der Film wahrscheinlich auch relativ witzig irgendwo. Ja. Aber ansonsten sind Biopics ja immer ihre dramatischen Momente und wollen ja auch irgendwie ans Herz gehen und irgendwie dich berühren und dir zeigen, auch guck mal, was für ein Genie das ist oder wie tragisch jetzt diese Geschichte dann doch von dieser Person ist. Und man hat, finde ich, jetzt hier nie so wirklich Mitleid mit ihm. Also es ist nicht so, dass man sich denkt, oh, der arme Kerl, der. Nee, eigentlich denkt man, also man lacht ja auch die ganze Zeit über ihn und die Situation, in die er sich begibt. Oder zumindest ging es mir auch so. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Also ich hab immer wieder laut gelacht im Kino. Ja, also ich finde, der Film hatte auf jeden Fall auch so lustige Momente, aber es stimmt schon, man hat jetzt nicht irgendwie, also einen super deepen Moment vom Hauptcharakter, wo man irgendwie das Gefühl hat, der ist jetzt so am Verzweifeln und so weiter. Im Prinzip ist es ja wirklich dadurch, dass er eben immer von Punkt zu Punkt springt und von Möglichkeit zu Möglichkeit, lässt der Film ja gar nicht die Zeit dafür zu sagen, wie genau ist denn jetzt irgendwie sein Innenleben und kommt er damit klar und wie sehr belastet ihn das und so. Man hat diese paar kleinen Stränge, dass er irgendwie zu Hause Stress hat und sowas alles und dass die Leute um ihn herum irgendwie eher sagen so, bleib mal da, wo du bist, und mach mal, also es heißt ja Marty Supreme Dream Big und träum halt eben nicht groß. Das ist ja im Prinzip, was auch der, ich weiß gar nicht, wer es ist, der Onkel oder so, der halt diesen Schuhladen hat. Der Schuhverkaufmanager. Ja, genau, und das ist halt, da sieht man ja, dass er im Prinzip ja aus diesem Hamsterrad halt raus möchte und aber gar nicht so stark beleuchtet wird, wie er genau jetzt in welcher Situation fühlt, sondern es geht eher um sein Handeln und nicht um das, was er sich dabei irgendwie ausdenkt, weil er handelt halt die ganze Zeit. Das ist ja schon so. Ja, und ich glaube, also ganz gegen Ende des Films, da lassen sie ihm dann endlich diese Verschnaufpause, aber dann ist der Film auch zu Ende im Grunde. Aber eben bis dahin, wie du sagst, die ganze Zeit wird durchgerannt und durchgehasselt und dadurch hat der Film für mich aber auch von vorne bis hinten funktioniert. Es ist einfach ein Fiebertraum, das kann man aber wirklich so sagen. In einer Tour wird es absurder. Teilweise, selbst in Momenten, wo es eigentlich ruhig verläuft. Also selbst wenn Marty einfach nur in seinem Edelhotel, in das er sich reingemogelt hat, bei dem er später auch die Zeche nicht zahlt, selbst da, wenn er da am Tisch sitzt und eigentlich ein normales Essen genießen könnte, selbst dann muss er noch sagen, ja, hier am Nebentisch sitzt dieser Stiftefabrikant. Ja, hier Kellner, sag dir mal schön, ich zahle hier die gesamte Rechnung bei dem. Also auch so völlig unnötig sich in irgendeinen Stress begibt. Ja. Und selbst dann denkt man, okay, jetzt kommt der rüber, okay, die Unterhaltung ist ein bisschen cringe, ein bisschen unangenehm. Selbst dann sagt der Film, okay, wir haben jetzt hier eigentlich eine ruhige Dialogszene. Was wäre, wenn der andere Typ am Tisch, der andere Tischtennisspieler, eine komplett insane Story erzählt, wie er damals im Holocaust in Auschwitz war? Also auch, wo der Film eine Art von Bogen schlägt die ganze Zeit, also auch das aber auch hinkriegt. Ich muss das echt, das finde ich bei den Safdies auch immer auffällig. Diese Geschichten haben immer dramatische Figuren, die irgendwie am Scheitern sind und die nur Scheiße bauen und dann manchmal sterben Menschen und trotzdem schafft es der Film einfach eine Szene später wieder lustig zu sein und du hast auch keinen Kloß im Hals oder so, sondern der schafft es einfach, dich wieder abzuholen. Und da übrigens ist eine scheinbar echte Geschichte, diese Story, diese Holocaust-Story. Okay. Also der Typ, auf dem Marty Mauser, also Timothy Chalamets Figur jetzt hier basiert, der hat diese Anekdote mal erzählt über einen tatsächlichen existierenden Kollegen. Also dass er ihm die erzählt hätte und das angeblich gemacht hätte. Dass der wirklich sich da mit Honig eingeschmiert hat und dann zurück zu den anderen Gefangenen ist, damit die irgendwelche Art von Nährstoffe kriegen. Also die absurdeste Szene des Films basiert scheinbar tatsächlich dann auf irgendwas. Mhm. Aber ganz viel in dem Film, wie gesagt, ist an den Haaren herbeigezogen und ist einfach erfunden, um eine interessante Geschichte zu erzählen. Also es gab nie irgendeine Affäre mit irgendeiner Hollywood-Schauspielerin, zumindest ist davon nichts bekannt und solche Geschichten. Mhm. Und natürlich auch diese ganze völlig insane Story mit, wo er dann einfach sich mal waschen will in der Badewanne und dann bricht er mit der Badewanne einfach durch die Decke, wo du denkst, wenn du das erzählst, klingt es halt einfach wie so eine sehr schlechte Komödie irgendwie. Ja. Vielleicht irgendwas aus den 40ern oder so, wo man darüber gelacht hat. Aber nee, der Typ, dem er dann da mit seiner Badewanne fast auf den Kopf fällt und buchstäblich auf dessen Hund, der ist am Anfang einfach nur so ein Nebencharakter. Ja, okay, das ist irgendwie ein weirder Dude, der irgendwie einen sehr stinkenden Hund waschen wollte, den er aus dem Tierheim hat. Diese Figur kommt dann einfach später wieder vor und es wird, ohne es klarzustellen, ist das irgendeine Art von Krimineller oder irgendein Mafia-Typ oder keine Ahnung, der auch voll die Connections hat und es ist so, hä, was ist hier los? Also ich fand halt, muss ich sagen, also das war tatsächlich für mich, vielleicht nehme ich es auch irgendwie auf eine komische Art wahr, aber diesen Handlungsstrang mit dem Hund fand ich aber irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, ob er mir zu viel war, aber das war irgendwie das Einzige, würde ich sagen, wo mir jetzt direkt einfallen würde, oh, ich weiß nicht, was das so genau sollte und was inwiefern das jetzt so die Story richtig weitergebracht hat, weil im Prinzip ging es doch eigentlich darum, dass er auch daraus wieder irgendwie probiert hat, Kapital zu schlagen. Ne? Ja, er wollte Geld ja eigentlich dadurch machen, genau. Weil dieser Mafia-Dude da irgendwie sehr an seinem Hund hing und er hätte den Hund eigentlich, also als er dem Typen mit der Badewanne auf den Arm fällt, muss der natürlich verarztet werden und sagt ihm, hey, hier, nimm aus meiner Tasche, nimm da ein bisschen Geld und bring meinen Hund zum Tierarzt. Und das macht er dann, aber natürlich bringt er nicht zum Tierarzt, sondern sagt sich, ach, ich behalte das Geld einfach, was ich für die Tierarztoperation bekommen habe und versucht es zu verdoppeln oder zu verdreifachen bei irgendeinem Scam, wo ich Leute im Tischtennis abziehe. Und ich bin bei dir im direkten Nachgespräch nach dem Film, war auch das so Thema, so hey, ist dieser Handlungsstrang nicht so ein bisschen Banane, so was soll der? Der führt uns schon sehr weit weg von der Kernstory, die wir jetzt eigentlich auch gar nicht erwähnt haben, aber Kernstory ist ja, Marty möchte es zur WM nach Japan schaffen und er muss Geld dafür zusammenkriegen. Einfach um dahin zu fliegen und dann teilnehmen zu können. Ja. Und das ist der ganze Struggle, den er letzten Endes in dem Film hat. Wie komme ich an dieses Geld und was muss ich dafür machen? Es sind, glaube ich, $1,500 und in den 50er-Jahre-Zeiten ist $1,500 halt extrem viel Geld. Und irgendwie auch ein Jahresgehalt ja scheinbar von seiner schwangeren Freundin dann im Prinzip. Ja, die meinte, das hat irgendwann mal erwähnt. $1,200 oder ja, das fand ich aber gut, dass das irgendwann mal in Relation gesetzt worden ist, weil das irgendwie mir die ganze Zeit nicht so super klar war, wie absurd viel das ist. Und sie hat, glaube ich, gesagt, sie verdient $1,200 in einem Jahr. Und da hat man dann erst nochmal gecheckt, okay, diese Hasse ist auch gerechtfertigt, weil wenn man jetzt heute sagen würde, treib mal in 3 Wochen, keine Ahnung, 40.000 Euro für ein Jahresgehalt auf, das ist ja auch total absurd und dann peilt man das auch. Natürlich, man wusste, es gibt Inflation und sowas, aber wie groß das eigentlich ist und wie teuer dann scheinbar auch das Reisen damals war, das war mir bis zu dem Zeitpunkt nicht klar. Deswegen fand ich gut, dass das da nochmal eingeordnet worden ist. Ja. Und genau, in dem Moment, ich hatte das auch ähnlich wie du an der Stelle, wo sie da mit der Tanke und dem ganzen Zeug unterwegs sind. Und da dachte ich auch so ein bisschen, jetzt nimmt der Film so eine leichte Kurve nach unten. Es wird so ein bisschen arg in die Länge gezogen. Mhm. Ich finde, im Nachhinein haben sie es gut erklärt mit dem Payoff, wenn er dann endlich in Japan ist und an diesen Typen gerät, der Offizielle vom Tischtennis-Weltverband oder sowas. Ja. Und der ihm halt sagt, ja, nee, du bist nicht drin im Turnier und es wird jetzt auch nicht mehr geändert, weil die Aufstellung steht und ja, sorry, ich weiß nicht, was er im Deutschen sagt, im Englischen sagt er irgendwie sowas, you didn't come far enough, so du hast es nicht weit genug geschafft. Ja. Und wir wissen aber zu dem Zeitpunkt, Alter, der hat sich da mit diesem Mafia-Dude rumgeschlagen, mit diesem Hund, der hat so viel Scheiße gemacht und jetzt sagt ihm der halt einfach straight ins Gesicht, ja nein, Alter, das ist hier nicht deine Heldenreise, hier ist jetzt Ende. Und ich glaube, durch diese Einordnung im Nachhinein, dann funktioniert es für mich wieder, weil ich bin ansonsten bei dir, aber als ich dann diesen Moment hatte, diesen Payoff, dann hätte man jetzt diese ganzen Eskapaden nicht gehabt, würde sich vielleicht der Payoff auch nicht ganz so stark anfühlen. Also klar, dann ist es immer noch dieses, er haut da irgendwie vor dem Polizisten ab in der Wohnung seiner Mom und versucht da irgendwelche Leute abzuziehen und so Zeug. Also man hat schon genug, was er macht. Aber dadurch, dass es so völlig insane wird, also so völlig fernab auch jedes Realismus, dass es dann einfach hier diesen Shootout gibt, diese Schießerei da bei diesem, was auch immer, dem sein Problem ist, irgendein random Farmer, der einfach aus Prinzip auf keinen Fall diesen scheiß Hund hergeben will. Ja. Und das, keine Ahnung, für mich ist das fast schon so ein bisschen Richtung Stoner-Humor, so Big Lebowski-like, so dieses, wo du so sagst, hey, es ist so an den Haaren herbeigezogen und so lächerlich, aber nur weil es sich immer weiter steigert und immer noch absurder wird, nur dadurch ist dann die Punchline am Ende halt auch so viel stärker, wenn man einfach merkt, es war auch völlig umsonst. Es geht um gar nichts eigentlich. Es ist völlig egal. Aber das fand ich auch cool, weil das hat irgendwie, das habe ich nicht erwartet. Ich muss sagen, dass irgendwie natürlich der ganze Film so darauf aufgebaut hat, dass man irgendwie dachte, okay, es wird gar nicht so super viel Tischtennis gespielt. Es geht schon hier sehr viel um den Hustle und dass der sich am Ende auszahlt. Aber dass das dann irgendwie nur bedingt stattgefunden hat, fand ich eigentlich ganz cool, weil ich irgendwie ich habe mir gewünscht, dass da noch so ein kleiner Twist auf irgendeine Art und Weise kommt und dass das halt eben sich nicht komplett ausgezahlt hat und dass er da jetzt nicht hingeht und sagt, ja, hier ist das Geld und ach ja, alles super, okay, jetzt machst du was, jetzt gewinnst du die Weltmeisterschaft, tschüss, sondern dass es noch so ein bisschen offen geblieben ist. Klar, man hat diesen Siegesmoment, man hat diesen Final Payoff dadurch, dass er dann am Ende seinen japanischen Gegner da besiegt hat mit sehr viel Anspannung und dann ja auch Stress dadurch mit dem Stifteverkäufer gemacht hat. Aber er hat sich im Prinzip durchgesetzt, ist am Ende seinem Charakter treu geblieben, aber dieses große übergeordnete Ziel, offiziell der Beste zu sein, das ist am Ende nicht erfüllt worden. Genau, und ich glaube auch, das ist ein bisschen das, warum ich das interessant finde, dass manche Leute so ein bisschen als Fazit ziehen, nee, es wird zu sehr verglorifiziert, irgendwie wird er als Protagonist zu positiv dargestellt. Ich finde, genau da entscheidet der Film ja, eine Wertung abzugeben und zu sagen, nee, also wir zeigen euch am Ende schon, dass das sich gar nicht auszahlt. Also klar, er kann da diesen persönlichen kleinen Moment haben, diesen Victory, aber am Ende vom Tag ist er nicht ansatzweise dahin gekommen, wo er hin wollte. Und der Film gibt ihm nicht mal diese Ehrenrettung, dann, wie es oft in solchen Filmen ist, am Ende noch so eine Texteinblendung. 2 Jahre später wird Marty dann doch Weltmeister oder sowas. Also, und wenn man die echte Story von der Vorlage sieht, weiß man, dass der schon noch ein bisschen mehr Karriereziele erreicht und sowas. Ja. Und bis heute, also der ist mittlerweile tot, aber der galt bis heute so als Koryphäe und als besondere Figur des Tischtennis. Und all das verwehrt der Film ja bewusst auch unserem Marty in dem Film. Ja. Sondern also das Maximale, was er an Sieg bekommt, eigentlich finde ich, ist, dass er, und das ist auch das Einzige, was ich wirklich ein bisschen kritisieren würde, ist der Film, am Ende versucht der Film ihn fast ein bisschen zu sehr zu retten als Figur und zu sagen, ach guck mal, jetzt ist er aber ganz emotional, wenn er dann doch sein Kind da sieht und da, also gleichzeitig, glaube ich, fällt einfach nur der ganze Druck von ihm ab, aber sie korrelieren das sehr stark mit diesem, ich bin so emotional ergriffen von dem Kind und merke jetzt endlich vielleicht, worum es wirklich geht im Leben oder so. Ja. Und das, finde ich, glaubt man ihm nicht so ganz als Charakter. Dafür hat er ja gerade 2,5 Stunden lang zu sehr uns gezeigt, ey, ist alles egal. Und am Ende vom Tag muss auch jeder draufgehen, wenn das notwendig ist, damit er an sein Ziel kommt. Ja. Und das war so ein bisschen, das hätte ich nicht ganz gebraucht. Aber gleichzeitig ist es, glaube ich, dieser Moment, wo sie sagen, wir müssen ihm irgendwann im Film, müssen wir ihm diesen Moment geben, wo er mal kurz buchstäblich weinen darf und mal durchatmen darf, weil er einfach 2,5 Stunden lang nur wie ein angeschossener Hund durch die Gegend hetzt. Es ist dann die letzte Einstellung am Ende geworden. Ich muss aber sagen, mein Gefühl, als ich im Kino saß und diese Einstellung langsam, ich glaube, das war ja so ein kleiner Zoom-In, ne? Und man sieht ihn hinter dieser schmutzigen Scheibe und so. Und ich habe mir in diesem Moment noch gedacht, boah, bitte ist das nicht das letzte Bild, weil ich das irgendwie, ich fand das irgendwie hässlich. und das hat mich irgendwie, das ist ein ganz kleiner Kritikpunkt, aber das hat mich irgendwie ein bisschen genervt, weil ich fand irgendwie, ja, okay, der ist so irgendwie vielleicht kaputt von allem und sowas und die Scheibe ist dreckig, aber ich fand das Bild einfach optisch nicht schön und dachte so ein bisschen, ach man, schade, warum ist das letzte Bild irgendwie? So ein bisschen irgendwie, ja, keine Ahnung, das ist natürlich ist ein kleiner Einwurf von der Seite, aber das war so noch so ein ganz kleiner Kritikpunkt auf jeden Fall. Aber ich glaube, es passt zu der Art des Films schon, weil er eben nicht diesen squeaky clean, eben er bekommt nicht diese, also dieser Moment, auch der ist nicht Hollywood-reif perfekt inszeniert. So, das ist immer noch durch diese Scheibe, die Kamera ist irgendwie so leicht untersichtig und irgendwie wirkt, als wenn die da unter einem dieser Kinderbetten zu ihm rüberschießt. Und irgendwie passt es halt zum Gesamtstil des Films. Also der ist ja einerseits auch so völlig natürlich immer ausgeleuchtet. Also wir haben eigentlich selten, finde ich, das Gefühl, dass es hier total dramatisiert ist. Ja. Ich bin auch sehr froh, muss ich sagen, dass es gibt ja einige Szenen bei Nacht. Und ich weiß nicht, ob ich das schon mal dir gegenüber erwähnt habe, aber das ist ja mein schlimmstes Kryptonit in Filmen. Day for Night. Also wenn sie Szenen bei Nacht draußen drehen, aber halt nicht bei Nacht drehen, weil sie sagen, nee, das ist zu unpraktikabel, wir sehen sonst nichts. Und was man früher so gemacht hat mit so irgendwie, dass man dann die Schatten noch sieht und sowas alles. Genau, also bis heute gibt es immer wieder Filme, die Day for Night machen, wo man halt bei Tageslicht dreht und dann mit einer bestimmten Linse vor der Optik, dem so einen Blauschimmer gibt und natürlich dann in der Post noch sehr viel macht. Aber ich finde halt, man sieht es immer. Man sieht immer, dass es nicht wirklich Nacht ist, sondern, also der einzige Film, der, finde ich, einen guten Kompromiss gefunden hat, ist Nope. Der findet einen sehr geilen Kompromiss zu diesem Day-for-Night-Ding. Aber ansonsten finde ich das immer schlimm und deswegen fand ich diesen Film auch cool, dass der Film eigentlich immer sehr natürlich aussieht und realistisch, gemessen daran, wie absurd alles ist, was wir in dem Film sehen. Also das ist auch so ein schöner Kontrast. Und jetzt muss ich dir einmal an der Stelle mal kurz sagen, was dieser Kameramann, das ist, glaube ich, auch so ein klassischer Film, der nicht so auffällt optisch in der Kameraarbeit, weil er eben diesen natürlichen Look behält. aber halt die viele Longtakes hat und die Kamera immer wieder mitgeht oder auch einfach ja nicht dieses sehr hektische Schneiden hat, außer natürlich, klar, wenn er jetzt irgendwie da durch die Straßen rennt und irgendwie verfolgt wird. Die Hektik kommt auf eine andere Weise irgendwie dazu. Genau, ja. Der Kameramann, Darius Conchi, hat zuletzt Eddington gemacht. Ich weiß nicht, ob du den angeguckt hast. Aus sehr weirder Film. Mhm. Mach das mal. Sag mir, was du davon gehalten hast. Okay. Aber der Typ hat über seine Karriere hinweg, und ich gebe es ehrlich zu, ich hatte den Namen gar nicht auf dem Schirm. Also er hat auch den letzten, einen der letzten Filme von den Safdies gemacht, eben diesen Uncut Gems, den mit Adam Sandler. Aber er hat auch Musikvideos für Taylor Swift gemacht, für Jay-Z, für Lady Gaga. Krass. Madonna. Er hat Frozen von Madonna, dieses Musikvideo hat er gemacht. Heftig. Völlig crazy. Er hat für David Fincher 7. Er ist Kameramann bei 7. Krass. Der Typ. Und ich finde, 7 ist sowas, wenn du an 7 denkst, hast du sofort ein Feeling für den Look des Films. Ja, voll. Und wie der aussieht mit diesen verregneten Straßen und alles ist so dreckig und dunkel. Und du siehst manchmal gerade so noch, was da eigentlich wirklich vor sich geht. Und lauter solche Sachen hat er gemacht. Also das ist so aber krass, weil diese Hochglanz-Musikvideos, die sind ja nicht in dem, also es sind ja wirklich was ganz anderes als das, was man hier sieht in dem Film. Ne? Ja. Also ich meine, dieser Kontrast ist schon sehr stark. Mich hat das von der Kamera tatsächlich eher, auch wenn es nicht so intensiv und so krass ins Gesicht war, schon so ein bisschen an diesen The Studio-Style erinnert irgendwie. Ja, ich weiß, was du meinst. Gespräch, es wird irgendwie geschwenkt und die Kamera läuft und es hat irgendwie, du bist in der Szene drin, es hat eine Dynamik, du verfolgst die Person lange. Ich finde, bei The Studio geht es natürlich auch immer so sehr mit extrem Weitwinkel dann nah ans Gesicht dran. So stark ist es da jetzt nicht, aber das hat mir so ein bisschen diese Stimmung vermittelt. Und dass aber dann sowas kommt wie irgendwelche Taylor Swift-Videos, die einfach nur 100%iges Studio-Setting mit perfekter Ausleuchtung und clean Kamerafahrten sind. Das ist dann interessant, dass das aber eine große Bandbreite dann scheinbar abgedeckt wird von dem Kameramann. Voll, er hat auch von Michael Haneke, Funny Games hast du dir ja mal angeguckt. Ja, ne? Ja. Genau, und er hat auch von Michael, von diesem Regisseur hat er auch einen Film inszeniert. Also ja, auch nochmal was anderes ist, so vom Style. Eben, ja, krass. Also komplett insane Bandbreite. Ja. Und ich glaube, was du auch hier beschrieben hast, gerade mit diesen, es wirkt so natürlich eben auch, weil manchmal hat man das Gefühl, sind die Dialoge auch teilweise so ein bisschen improvisiert oder ist es wirklich Wort für Wort so im Skript? Mhm. Aber dadurch, dass die Takes auch öfter lange sind, also gibt es ja auch alle möglichen Messungen und Studien zu, wie lang heutzutage so ein durchschnittlicher Shot stehen darf, bevor ein Schnitt kommt. Ja. Ich glaube, wir sind mittlerweile in so einem modernen Netflix-Film bei, ich weiß nicht, 1,4 Sekunden, wenn überhaupt, ist glaube ich eine Shot-Length. Und das ist halt hier ganz anders. Also ich glaube, diese Szene, wo er auf dem Bett sitzt im Hotelzimmer und er ruft sie dann an und will ja mit dieser Schauspielerin so ein bisschen connecten. Ja. Und das ist einfach ungebrochen, glaube ich, so ein 30-Sekunden-Take. Einfach nur Close-Up von ihm, wie er da sitzt und quatscht und wir seine Mimik lesen können. Mhm. Und wie er sich halt versucht, da irgendwie auch da wieder reinzumogeln. Und ja. War die Szene, in der er weggelaufen ist und dann irgendwie bei der Dame, die dann schwanger war, in den Laden reingelaufen ist und dann der Freund von ihr kam, war das auch so eine... Ich hatte das irgendwie im Kopf, als wäre das irgendwie die ganze Zeit, als wäre man dabei gewesen, ohne Schnitte. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Da bin ich auch nicht mehr sicher. Springt er danach in diesen Müllhaufen und versteckt sich da oder ist das davor? Ja, ja, ich meine, danach springt er dann raus. Durch die Hintertür geht es dann raus und dann ist er unterwegs. Ich habe es auf jeden Fall so im Kopf jetzt behalten. Also irgendwie, ich habe schon das Gefühl, dass vielleicht eine kleine Gegenentwicklung ist, die ein bisschen stattfindet zu diesem super schnell geschnittenen Ding, dass man wieder sagt, man will irgendwie dieses Natürliche ein bisschen mehr mit dabei halten. Ich habe jetzt nicht viele Beispiele, mir fällt jetzt nur das ein und halt eben das Studio oder so, aber so vielleicht, das sind ja beides moderne Produktionen, findet da irgendwie wieder so ein kleiner Shift statt, dass man auch vielleicht die Schauspieler sich darüber freuen, dass man mehr Weg zum Schauspiel wirklich wieder hin hat. Das wird ja auch oft gelobt, wenn man mal, keine Ahnung, 6 Minuten eine Szene durchspielt. Ja, ja. Also ich glaube, es gibt diese Projekte, wo das halt, also das Studio macht das ja auch zu einem sehr essentiellen Teil seines Stils. Also eben, die eine Folge ist ja ein komplettes Longtake. Ja. Und ich glaube, also meine pessimistische Haltung ist, glaube ich, eher, dass es schon eher außergewöhnliche Projekte sind. Auch das Studio ist ja in dem, was es tut und wie es sich inszeniert, nicht von der Stange. Und man merkt, dass sehr viel Arbeit reingeflossen. Und wenn ich jetzt so daran denke, was ich so durchschnittlich sehe an Trailern, wie gesagt, die Filme gucke ich gar nicht erst, aber wenn ich so einen klassischen Film für so einen Netflix-Film sehe, so einen Trailer sehe, da habe ich oft schon auch das Color-Grading, alles sieht immer so gleich aus. Auch hier, der Film sieht so geil aus. Alles 35 mm analog gedreht. Also nicht alles, ich glaube, es gibt ein paar Sachen auch, die digital mit Digitalkameras gedreht sind. Aber dieses Körnige auch, wie diese, also es versetzt dich auch in so eine Zeit, ohne dass der Film sich viel Mühe geben muss. Der muss mir nicht einblenden, dass das die 50er sind, weil alles andere sowieso tut. Die Kostüme sind ganz, ganz toll. Der Film sieht so aus. Ja, alles daran. Da waren wirklich sehr schöne Bilder drin. Ich finde es wirklich, also dass ich weiß natürlich nicht, wer da genau die Instanz ist, die das dann entscheidet, dieser Stil, aber auch das würde ich so ein bisschen fast schon in dieses A24-Ding reinbringen, weil wenn dann halt wirklich, wenn dieses A24-Logo aufpoppt und dann irgendwie da ist so ein leichter, schimmernder, gelb-blauer Rand noch irgendwie drum und so, und dann denke ich mir direkt, das hat irgendwie so, das ist so ein moderner Style, der irgendwie gerade kommt oder schon seit ein paar Jahren da ist, und gerade diese stärkere Körnung wieder und so, es sieht halt einfach mega aus, also das fand ich auch, bis auf die letzte Einstellung hat es mir wirklich also da auch mega gefallen. Ja, nee, also kann ich mich nur anschließen, und ich glaube auch, dass es diese Gegenbewegung gibt. Die Frage ist nur, ich glaube, sie wird nicht so Mainstream wieder werden, dass plötzlich Hollywood sagt, hey, der nächste, keine Ahnung, Avengers wird jetzt mal wieder mit schönen CinemaScope, sonst was, IMAX komplett gedreht, nur weil wir die Kunstform lieben, sondern wenn, dann machen wir das, weil das irgendwie besonders viel Geld bringt. Ja, okay. Und das ist so ein bisschen, ich glaube, das bleibt, weil der Film hat halt kein Riesenbudget, ich habe es jetzt wieder vergessen nachzugucken, aber wie gesagt, ich glaube, wir sind bei 60 Millionen Dollar oder 70, was für ein Hollywood-Film lächerlich ist. Also, wenn du überlegst, was, also ich glaube eben, Project Hail Mary, klar, ist ein Film, der im Weltraum spielt und Astronauten und so, ist mir schon klar, dass das natürlich an vielen Stellen logisch ist, dass das teurer ist. Ja. Aber gleichzeitig hast du hier ja lauter Sets, die du nach den 50ern aussehen lassen musst, was ja auch Arbeit ist. Also man darf auch nicht unterschätzen, wie viele visuelle Effekte hier drin sind, weil die spielen hier viel Tischtennis, aber ganz so gut ist Timothée Chalamet dann doch nicht. Also auch hier muss man natürlich viel nachbearbeiten. Ist da wirklich was gemacht worden? Weil ich habe jetzt nochmal ein Video darüber gesehen, dass der scheinbar mit einem deutschen Tischtennisprofi sogar irgendwie geübt hat. Mit Timo Boll habe ich gelesen. Ja, das ist war, glaube ich, der Weltmeister, so glaube ich sogar mal. Krass. Ja, und der hat ja auch, also ich meine, Timothée Chalamet hat ja auch scheinbar schon irgendwie für andere Filme mal, weiß ich nicht, Klavier, Gitarre und Italienisch gelernt und solche Sachen. Mhm. Also der ist ja dann schon locked in auf jeden Fall, wenn er dann irgendwie sich auf so eine Rolle vorbereitet. Deswegen hätte ich gedacht, natürlich, also jetzt einer der weltbesten Tischtennisspieler zu werden, das ist wahrscheinlich dann eher eine Aufgabe für den Schnitt, das dann so aussehen zu lassen. Ja. Aber die scheinen ja auch auf jeden Fall ein, zwei Stellen relativ authentisch nachgestellt zu haben. Also dass die dann wirklich, keine Ahnung, 25 Ballwechsel haben, die genau geplant sind. Und das finde ich sehr interessant, dass da wirklich gesagt wird, so ein gewisses Maß an Authentizität ist dann auch dabei. Also das finde ich schon logisch. Auf jeden Fall, also ich will das nicht schmälern, dass das jetzt hier alles CGI wäre oder sowas. Nee, also ich habe mir auch einen kurzen Ausschnitt gesehen vom echten, also von Marty Reisman. Also es gibt im Film ja auch mal so ein Newsreel, eins meiner Highlights, dieses japanische Newsreels, wo er besiegt wird. Okay. Fand ich auch großartig. Ja. Und sowas gibt es halt in Wirklichkeit, also eben, wo man sieht, wie Marty Reisman gespielt hat. Und der macht auch immer wie so Drehungen, wie so Balletttänzer. Und das macht er ja auch im Film. Also man sieht, er hat sich auch genau angeguckt, woran ist das angelehnt. Und an ganz vielen Stellen, glaube ich, sind es auch echte Ballwechsel. Aber gerade wenn es so sehr absurd wird, klar, logisch, er ist natürlich nicht plötzlich der größte Tischtennisprofi aller Zeiten. Ja. Aber es hilft natürlich, wenn du viel trotzdem noch so weit machen kannst, dass du nicht im Schnitt es komplett faken musst und alles durch Jumpcuts regeln musst, damit man nicht sieht, wer hier wirklich auf den Ball schlägt oder sowas. Nee, das hat ja schon, also das war wirklich nicht das Ding, dass man irgendwie dachte, man verliert da die Übersicht auf, also nee, das ist ja wirklich, das hat schon sehr gut funktioniert, auch in diesen Spielmomenten. Ich fand es auch cool, dass der Film sich da auch ein bisschen Zeit gelassen hat und auch vielleicht ein Stück weit voraussetzt, dass man so ein bisschen weiß, ja auch wie Tischtennis funktioniert so, ne, aber auch dieser japanische Spieler, der dann mit so einem weirden Schläger, die es ja damals in den 50ern noch nicht gab, gespielt hat, die halt schon eine Gummierung drauf hatten und dadurch halt einfach die ganze Zeit den Ball krass angedreht hat und Marty Mauser überhaupt nicht weiß, wie er damit jetzt umgehen soll und dann auch erstmal irgendwie, keine Ahnung, drei Sets verliert. Das fand ich cool, dass da auch irgendwie trotzdem so ein bisschen man, so viel der Hustle auch ist und auch wenn das der Hauptfokus ist, das Spiel noch schön dargestellt wurde und auch und sich auch ein bisschen Zeit gelassen worden ist für diese Szenen. Voll, bin ich richtig bei dir. Das schneidet auch gleich einen Punkt an, den ich auch meine. Also eben auch da, wir haben viele Totalen, wir sehen das Tischtennisspiel doch trotzdem wirklich. Also es wird eben nicht nur durch Close-Ups kaputtgeschnitten, wie es oft so bei Action-Szenen ist. Und ein Stück weit sind ja die Tischtennisszenen auch Action-Szenen hier, weil hier viel Bewegung im Bild ist und die eben, wie du sagst, das ist eine Performance, das ist wie ein Stunt im Grunde, wenn die da ihre 25 Ballwechsel machen und das gut aussehen soll, in der Totalen vor allem. Er macht ja sogar Stunts, ne? Also er soll ja sogar im Film dann ja noch irgendwie so lächerliche Zirkus-Kunststückchen da aufführen und dann irgendwie, weiß ich nicht, gegen einen Walross spielen oder was das war. Ja. Und das fand ich auch sehr lustig, muss ich sagen. Dass das ist übrigens auch real. Also es hat der echte Marty Reisner, ist wirklich mit den Harlem Globetrotters, ist wirklich mit denen durch die Gegend gezogen und hat wirklich in diesen Halbzeitpausen oder was das ist, hat der so dumme Tischtennis-Moves gemacht. Und da ist dafür aber auch bekannt. Also es ist, im Film ist es ja eher so ein bisschen so eine Demütigung, so ein bisschen, dass er das machen muss. Im echten Leben war es wohl schon so, der war wirklich ein beliebter Performer an der Stelle. Also Leute fanden das toll und er hat sich auch einen Namen damit ein Stück weit gemacht, dass er das gemacht hat. Das wurde ja aber im Film eigentlich total genutzt, um so ein bisschen zu zeigen, wie jetzt sein Ego anfängt zu bröckeln. Weil er es ja eigentlich nicht machen wollte. Ich weiß gar nicht mehr, was in welchem Zusammenhang das genau war. Aber es war ja auf jeden Fall erstmal klar, er will das nicht machen und hat es dann am Ende gemacht. Und es die ganze Zeit gab es irgendwie Close-Einstellungen auf sein Gesicht, wie er da gar keinen Bock drauf hat und sowas alles. Ja. Auch das, finde ich, hat ja wirklich nochmal dieses... Er muss das einfach erreichen, egal was es kostet. Und er stellt wieder sein Ego, das ja sehr groß ist, auch hinten an, trotzdem hin und immer wieder mal im Film. Also das passiert ja schon. Ja, wenn er halt sagt, es ist jetzt notwendig, um ans Ziel zu kommen, dann mache ich das. Ja. Außer ich habe das Gefühl, es gibt einen Shortcut. Und an manchen Stellen denkt man so, ich glaube, es gibt hier keinen Shortcut, Marty. Aber er hat es noch nicht verstanden, dass es keinen Shortcut gibt. Und er braucht nochmal die extra Ladung von wegen, ja gut, jetzt haust du mir mit einem Tischtennisschläger, versuchst du mir den Hintern. Ja. Dann muss ich es halt auf die harte Tour lernen. Aber wie du auch meinst, es ist eigentlich interessant, dass der Film das so gar nicht anschneidet. Er macht das dann so ein bisschen, aber eigentlich wirkt er im Film eher dadurch ein bisschen wie so ein schlechter Verlierer, als das erste Mal gegen den Japaner verliert, gegen den Endo, glaube ich, heißt er. Ja, voll. Und er flippt ja komplett aus, sagt, es ist unfair, und er hat einen Spezialschläger. Ja. Und im Film kommt es eigentlich so rüber, als wenn er halt wirklich einmal ein schlechter Verlierer ist. Es war aber halt wirklich so. Also im wirklichen Leben war es halt so, das war aber damals, glaube ich, die Weltmeisterschaft in Indien. Mhm. Und er hat in einer relativ frühen Runde, in der Vorrunde, hat er gegen einen Japaner verloren, nicht genau den, also das ist nur so ein bisschen der Stand-in dafür. Mhm. Und der Grund war, dass dieser Japaner, oder zumindest in Interviews wird gesagt, das hat schon eine große Rolle gespielt, dass dieser Japaner eben einen dieser ganz frühen Schläger hatte, also das vielleicht als Unterscheidung jetzt für Tischtennis-Neulinge, jetzt mal ein bisschen Nerd-Talk. Ping-Pong, die klassische Unterscheidung ist, dass da wirklich, das ist nur ein Holzschläger und der hat wirklich einmal nur zwei Gummierungsseiten. Fertig. Und bei modernen Tischtennisschlägern hast du halt unter dieser Gummierung und zwischen Holz und Gummierung noch so eine Schaumstoffschicht. Und diese Schicht ist primär dafür verantwortlich, dass man eben diese krassen Topspins machen kann und eben, dass man ein ganz anderes Spiel machen kann als früher. Ja. Und das ist genau das Problem. Er tritt mit einem Ping-Pong-Schläger an, was damals üblich war. Und dieser Typ hat im Grunde einen Vorläufer des modernen Tischtennisschlägers. Und deswegen kommt er mit diesem Spin gar nicht klar, den der hat. Ich finde, im Film haben sie das nicht so gut rübergebracht, optisch zu zeigen, dass ihm der Ball buchstäblich wegspringt. Also er kann den Ball nicht lesen, weil der Ball sich nicht logisch verhält, wenn er auf seiner Seite ankommt. Ja. Aber vielleicht war ihm das auch ein bisschen zu nerdig, da jetzt zu krass reinzugehen. Aber ich finde, es wurde... dadurch halt ja so ein bisschen gezeigt, dass der Tischtennisschläger, den der Japaner benutzt hat, ja aber auch gar nicht so aussieht wie ein Tischtennisschläger, den man heute benutzt. Deswegen hat das, finde ich, schon so ein bisschen funktioniert, dass es so irgendwie auf irgendeine Art und Weise freaky oder irgendwie unnatürlich gewirkt hat und dass man sich dann auch schon in dem Moment gedacht hat, okay, aber es ist ja wirklich nicht fair, ne? Also man hat ja schon, Marty Supremes Tischtennisschläger war ja schon irgendwie so kennt man es weitestgehend, so sehen die optisch ungefähr aus, aber der andere war ja wirklich total abgedreht und also an der Stelle dachte ich mir schon, okay, das wurde jetzt aber auch gar nicht ja aufgemacht, großartig im Film, dass das vielleicht irgendwie gar nicht regelkonform war oder dadurch, dass es in so einem Early State war, dieses ganze Tischtennis-Ding, gab es da vielleicht noch nicht die Regelung für, aber es war ja schon wirklich irgendwie, nicht ausbalanciert. Genau, es war weird auf jeden Fall, aber es wirkte auf mich so ein bisschen, dann wirft er noch diesen Papiermülleimer über die Platte und denkt so, ey, der Marty hat aber leichte Anger-Issues. Ja. Also schlechter Verlierer an der Stelle. Aber was eben, was ich anschneiden wollte, was du auch gesagt hast, eben, dass dieses Tischtennisspiel auch trotzdem geil inszeniert ist und cool aussehen darf und in Totalen auch schön stehen darf. Und was nicht da super reinspielt und jetzt natürlich auf den ganzen Film sich ausweitet, ist die Musik. Und ich finde, in diesen Tischtennis-Matches auch, aber natürlich auch im ganzen Rest des Films, ist die Musik halt auch sehr, sehr präsent und ein richtiger Charakter. Mhm. Und auch da sind Choices drin, wo ich sage, interessant. Der Film spielt in den 50ern. Der Soundtrack hat mich aber sehr stark an die 80er erinnert. Also Voll. Teilweise die Songs sind ja 80er, also wenn sie wirklich die Pop-Songs benutzen. Forever Young läuft ja irgendwann mal und noch ein anderer, der Titel mir gerade nicht mehr einfällt. Also wo halt ganz klar ist, das ist ein 80s Needle Drop hier. Aber auch die komponierte Musik, richtig mit Synthesizer, aber dann hat man teilweise auch irgendwelche klassischen Instrumente drin. Ja. Aber es klingt halt gar nicht wie die Zeit, in die der Film spielt. Ich habe mir da ein bisschen versucht, schlau zu machen. Also der Komponist heißt Daniel Lopatin. Der ist primär aber eigentlich bekannt unter einem anderen Pseudonym. Jetzt muss ich gucken, ob ich kriege das nicht ausgesprochen. Oniothrix Point Never ist sein Künstlername. Ja. Und er macht sozusagen, also eine Musikrichtung, ich weiß nicht, ob du die schon mal gehört hast, Hypnagogic Pop. Das ist mir auch neu. Ja, das ist mir, bin ich beruhigt. Ich kann das auch gar nicht. Eben viel so mit Synthie-Zeug, aber es hat so ein nostalgisches Feeling, weil es klingt schon sehr 80s. Also mich hat es auch ein bisschen an Scarface, wenn man den kennt, den Film, also der Soundtrack zu Scarface ist auch sehr in diese Richtung. Es ist aber halt ein Film der ist halt legit aus den 80ern, der Film. Ja. Und ich fand den Soundtrack sehr, sehr geil, weil er hat immer so eine Energie, es hatte immer so ein, es geht weiter und weiter und weiter. Also man hat auch nie das Gefühl gehabt, der kommt zu so einem Höhepunkt, der Soundtrack, sondern der steigert sich immer nur noch weiter. Ja. Also ich fand den sehr geil. Ich weiß nicht, wie es dir da ging. Du hast da auf jeden Fall noch mal ein anderes Gehör als ich für. Also, wie fandst du die Musik? Mir hat sehr gut auch gefallen. Ich habe aber das Gefühl tatsächlich, also ich fand den jetzt entgegen dem, was du jetzt gesagt hast, gar nicht so in your face. Also wenn ich jetzt irgendwie nochmal an, ich weiß es nicht, One Battle After Another denke, wo da irgendwie, keine Ahnung, 25 Minuten diese eine Klaviernote da gespielt worden ist und das einfach total sich irgendwann eingehämmert hat. Das fand ich jetzt bei dem gar nicht so stark. Ich fand aber auch den Switch interessant zwischen diesen wirklich 50er-Style-Instrumentierungen durch irgendwelche Jazz-Elemente und sowas, die da drin waren. Aber dann halt eben auch diese Kombination, wie du schon gesagt hast, mit Synthesizern und so. Und ich könnte mir vorstellen, dass, naja, also es ist jetzt natürlich, wahrscheinlich ist es irgendwie so ein bisschen, dass man sagt, dieser Hustle, der damals stattgefunden hat, den kann man durch diese musikalische Untermalung auch in eine andere Zeit reinbringen und irgendwie damit zeigen, das ist, im Prinzip ist ja das, was da passiert, was in dem ganzen Film passiert, das, was Leuten heutzutage genauso passiert, dass Leute probieren, irgendwie auf irgendeine Art und Weise es zu schaffen, an die absolute Top-Position zu kommen. Und das treibt die Leute an. Und solche Stories könnte man wahrscheinlich mit irgendwelchen anderen Szenarien, ja, wie wir eben schon gesagt haben, irgendwas mit Influencern oder was auch immer, unendlich oft erzählen. Wenn auch nicht so interessant, aber an sich schon. Und vielleicht ist dieser Bruch, der da so ein bisschen stattfindet, dass man sagt, diesem, gerade 80-Synths, da weiß ja, ich glaube, jeder kann ganz klar verordnen, dass diese Synthesizer nicht zu dieser Zeit passen. Mhm. Wenn man jetzt den Film nur auf ganz aktueller Musik irgendwie drin gelassen hätte, dann wäre es vielleicht was anderes gewesen, weil man dann vielleicht das einfach anders verordnet hätte. Aber mit diesen Synthesizern verordnet man wirklich eine andere Zeit. Und ich glaube, dass vielleicht geht es darum zu sagen, man macht diesen bewussten Bruch. Es soll nicht nur modern sein im Sinne von, wir nehmen aktuelle Popsongs, weil man die kennt, sondern weil man dadurch eine andere Zeit noch mit reinbringt und vielleicht diesen Inhalt dann noch intergenerationell ein bisschen vermitteln kann. Finde ich echt einen guten Punkt. Weil eben, weil es, wie du sagst, weil es nicht, es ist nicht moderne Musik, weil da gibt es ja auch genug, also es gibt ja genug moderne Sachen in Richtung Rap und Hip-Hop, wo du irgendwelche Hustle-Culture-Tracks hast oder sowas. Und das nicht zu nehmen, sondern zu sagen, wir nehmen eine andere Zeit, die zwar moderner ist, aber auch nicht unsere Zeit. Ja. Eigentlich cool, also auch 80er ist auch oft so eine Zeit von Gier, also gerade im popkulturellen Bereich, also Filme wie Wall Street und so, die genau das eigentlich auch immer wieder vorleben. So, ja, du musst gierig sein und du musst dich durchpushen und dieses Pseudo-Ding vom American Dream, so dieses einfach noch weiter und schneller und je mehr du gibst, desto mehr kriegst du auch raus und also je mehr du dich reinhängst. Ja. Eigentlich geile Logik, ja, an der Stelle. Also ich fand es super passend auch. Ich fand ihn halt schon präsent. Ich fand das aber nicht als negativen Punkt. Ich fand schon, dass der Soundtrack sehr präsent auch im Film war. Mhm. Und es auch teilweise wirklich Abschnitte gibt, wo gar kein echter Dialog stattfindet, sondern wir einfach auch mal wirklich nur so gefühlt eine Minute lang einfach diesen Soundtrack ballern lassen. Mhm. Aber ich fand ihn auch wirklich, wirklich cool. Vielleicht ist es für mich einfach nur ein bisschen in den Hintergrund gerückt, dadurch, dass der Film visuell schon so intensiv war. Mhm. Und dass ich irgendwie auch die ganze Zeit nur dachte, oh, also man springt ja wirklich von Moment zu Moment und es ist Action die ganze Zeit. Kaum Verschnaufpausen und dass dann einfach diese Musik vielleicht so gut in so einer Symbiose mit dem, was man sieht, funktioniert hat, dass das für mich gar nicht so, vielleicht manchmal schon störend drauf. Also ich glaube, wenn der Soundtrack so, wie es jetzt drin war, mir ist er nicht als super intensiv aufgefallen. Ich habe aber auch nicht aktiv probiert, darauf zu achten. Und dadurch hat sich vielleicht genau dieses Gespann gut funktioniert, dass man einfach sagt, der und für mich jetzt, er hat das gut untermalt oder die haben gut zusammengearbeitet und es ist für mich nicht rausgepoppt, dass da irgendwas Störendes oder was auch immer drin war. Es war einfach, wie ich finde, ziemlich gut abgestimmt. Ja, auf jeden Fall. Also störend will ich auch gar nicht meinen. Also es ich habe mir so ein bisschen so ein Interview noch angeguckt mit dem Komponisten und er hatte zwei Sachen, fand ich interessant, die er gesagt hat. Einmal so dieses, für ihn war klar, als er dann, also in der Regel ist es ja so, Musik wird dann für Filme meistens komponiert, wenn der Film fertig ist oder halt zumindest ein grober Rohschnitt da ist, ist hier auch so der Fall. Und für ihn war schnell klar, als er gesehen hat, so die ersten Dailies, so wie vor allem auch Marty Supreme sich bewegt, dieses schnelle, grazile, so muss er das auch in dieser Musik rüberbringen. Also wie du sagst, es passt gut zusammen. Und was er auch noch gesagt hat, was ich aber auch spannend fand, war mit den 80ern, war so ein bisschen die Idee, scheinbar zu sagen, es soll ein bisschen unterstreichen, dass Marty in seinem Hustle und auch in seinem Mindset, wie er die Welt wahrnimmt und dass er seiner Zeit ein Stück weit auch voraus ist. Ah, und deswegen ist die Musik auch nicht, passt nicht, also die Musik, wir begleiten ja immer ihn, eigentlich sehen wir alles aus seiner Perspektive. Wir haben ja wenig Szenen, weiß gar nicht, ob wir überhaupt welche haben, wirklich. Ja doch, wir haben eine Szene mal, wo sie auch dann diesen Scam mit dem Hund noch versucht durchzuziehen und so. Wir haben so ein, zwei Szenen, wo wir die Wahrnehmung von Marty verlassen. Ja. Aber ansonsten ist es ja immer bei ihm und deswegen macht es ja auch Sinn, dass die Musik sich an ihm und seiner Wahrnehmung orientiert. Ja. Aber ja, finde ich eigentlich, ich fand deinen Punkt eigentlich fast spannender zu sagen mit den 80ern, dass man sagt, man macht eine andere Zeit, ruft man wach beim Zuschauer, die sehr klar für den Zuschauer zu verordnen ist, die aber trotzdem nicht unserer Gegenwart entspricht. Ja, also, genau. Ja. Also ich meine, dieser Ansatz zu sagen, man ist seiner Zeit voraus, den finde ich natürlich auch cool, weil man sieht ja trotzdem, dass diese gesellschaftlichen Bilder, was von einem erwartet wird, das wird ja in dem Film durch den Onkel vor allem auch ziemlich stark gezeigt. Also man hat irgendwie in der Reihe zu stehen und man soll sich dem unterordnen, dem System. Man sieht halt auch, wie der Onkel dann einfach dadurch, dass er sich in dieser konservativen Welt schon so hochgearbeitet hat, dann irgendwie gut ist mit dem Polizisten und den auch schmiert und irgendwie wer Geld hat, hat das Geld und wer nicht, der nicht. Und man soll irgendwie so in seiner Kaste so ein bisschen bleiben. Und das hat ja, da dann zu sagen, in der heutigen Zeit geht es ja viel mehr um Individualismus und die Leute möchten irgendwie sich selbst verwirklichen und so. Das ist ja von den meisten Leuten eigentlich der Antrieb im Leben und nicht einfach nur 9-to-5 zu machen. Solche Diskussionen hat man irgendwie im Sozialen, im Politischen hat man ja immer wieder diese Frage, wo fängt Arbeit an, wo hört Arbeit auf, wann ist Lifestyle angebracht und so, wofür macht man das eigentlich alles? Und wenn man dann sagt, in dieser Zeit ist jemand schon da und eifert seinen Träumen so stark nach, dann finde ich das schon eigentlich auch ein sehr guter Gedanke, der dann ja scheinbar auch so intendiert war, zu sagen, okay, man ist halt seiner Zeit voraus. Das ist nicht das, wie man in den 50ern gelebt hat. Mhm. Ja. Ja. Ja. Ja, geil. Also ich schließe mich da in allen Punkten an. Ich finde es geil. Ich weiß gar nicht, also hast du noch Sachen, wo du sagst, das war ja noch was, das hat für dich sehr rausgestochen, irgendeine Sequenz, irgendein Moment oder vom Gesamtfeeling. Du hast ja eingangs eigentlich schon gesagt, du fandst ihn geil, hat dir auch gut gefallen, der Film. Ist auch dein Fazit nach wie vor, nach diesem Gespräch, es hat sich für dich nicht entzaubert und du sagst, irgendwie das ist doch doof. Nee, also ich fand es schon super. Ich fand, was ich, wie gesagt, mir haben halt wirklich diese Szenen, wo es auch ums Tischtennis ging, sehr gut gefallen, aber halt auch diese intensiven Momente, die dann zwischendurch stattgefunden haben, fand ich super. Was ich noch interessant fand, ich weiß nicht, ob ich dir damit jetzt irgendwie jetzt das Thema wegnehme, wenn du jetzt noch eine Sequenz ansprechen möchtest. Ich habe, es ist natürlich ein absurdes Ding, dieser Moment, in dem er am Ende gegen den Japaner spielt und dann der Stiftmacher kommt und dann sagt, ich bin ein Vampir, ich bin 1601 geboren worden. Ich hab's geliebt. Oh, ja, ist jetzt schon eins meiner Favorite-Zitate aus diesem Film. Ja, total. Und ich fand das aber interessant, nur um das vielleicht mal ganz kurz anzureißen, dass ja der Regisseur ja auch im Interview gesagt hat, dass es potenziell noch irgendwie ein alternatives Ende geben könnte, wenn ich das richtig verstanden habe. Echt? Das wusste ich nicht. Genau, und er hat das irgendwie erzählt, dass quasi der Endshot dann sein sollte, dass, also ich meine, ich habe es so verstanden, dass der Endshot sein sollte, er steht halt an diesem Fenster und dann kommt der Stiftmacher von hinten und beißt ihn halt in den Hals. Und das fand ich wirklich interessant, dieser Gedanke, dass es einfach doch ein Vampirfilm ist, weil auch zum Beispiel Tyler, the Creator, in dem Film irgendwann zu ihm sagt, dass Marty ein Sun Dodger ist, was ja eigentlich ein gutes Synonym für einen Vampir wäre. Und dass er ja im Prinzip die, das Charakteristikum eines Vampirs schon erfüllt, weil er nimmt, er nimmt, er nimmt, er will, er will, er will. Und das ist ja eigentlich das, was man da auch sagt. Er zehrt von dem, was andere Menschen ihm geben. Und, das finde ich ja ganz spannenden Take. Okay. Ja, es ist ein krasser Take, aber der ist ja halt durch den Regisseur irgendwie selber in die Welt gesetzt worden. Und dass die eben gesagt haben, wir lassen das drin, diesen Satz mit 1601, der hat mich total in dem Moment nochmal so aufschrecken lassen, als ich das gehört habe, weil ich dachte, was ist denn das denn für ein random Twist, auch wenn es dann im Endeffekt man natürlich auch so sehen kann, wie dass er halt ihn verunsichern will oder halt damit sagen möchte, dass er halt schon lange im Business ist und was auch immer, fand ich trotzdem, nur um es mal kurz anzureißen, diese Perspektive auch interessant, weil so ein paar Punkte gibt es schon. Ich würde es so feiern. Also ich glaube, du hättest sehr viele Leute bei dem Film verloren, wenn dieses Ende existieren würde. Ja. Mich hättest du umso mehr abgeholt. Also ich liebe ja solche Sachen, die dann so komplett aus dem Nichts kommen und man dann erst im Nachhinein denkt, ja doch, aber es gab schon ein paar Sachen, die darauf hingedeutet haben. Aber ich fand diesen Satz auch, der hat mich auch komplett aus der Bahn geworfen. Das habe ich nämlich heute auch noch gesehen in einem Interview. Er hat tatsächlich bewusst, der Komponist hat an der Stelle auch so ein paar klassische Klänge eingebaut in Richtung Dracula, in so eben so mit Orchester oder auch mit Orgel, um in diesem Moment diese Assoziation wahrzurufen. Krass. Aber es ist halt eigentlich im Grunde, glaube ich, also die direkte Interpretation ist halt einfach, der Typ sagt ihm einfach, Alter, Leute wie mich gab es schon immer und Leute wie dich gab es schon immer und ich war immer der Schuh, der von oben auf dich runterdrückt. Ja. Also ja. So habe ich es verstanden, aber ich fand es auch einfach eine geile Art, es zu sagen. Ich bin ein Vampir, ich lebe seit 1601 oder so. Ja. Ich fand das aber echt eine coole Szene, weil man da ja irgendwie nochmal diesen Moment hatte, dass Marty dann auch irgendwie sagt, ja, ist mir egal. Ich weiß, dass du in einer besseren Position bist. Ich weiß, dass du mir drohen kannst und das womöglich auch umsetzen kannst. Ich bin jetzt hier gefangen in einem fremden Land. Ne, das muss man ja auch nochmal sagen. Also der Stiftemacher hat ihm ja gesagt, du wirst mit mir nicht zurückfliegen. Und er zieht es trotzdem weiter durch und er hat das Gefühl, wenn ich einmal nur ein bisschen was erreicht habe, was ich wollte, dann bin ich schon so weit oben gefühlt, dass mir dann alles egal ist. Und er denkt nicht logisch, er denkt nicht weit, aber macht es einfach trotzdem. Und das fand ich sehr interessant, dass er da nochmal so hinter die Bühne gekommen ist und da irgendwie nochmal diesen Input gegeben hat und er dann einfach gesagt hat, ja, ist mir egal. Finde ich eigentlich total geil, weil ich das jetzt, glaube ich, nicht mehr angesprochen hätte, aber eigentlich hast du recht, das ist wirklich genau diese Stelle auch, das ist die erste und einzige Stelle, wo man, oder vielleicht ab da wendet sich alles, Marty ist endlich da angekommen, wo er hin will, obwohl er gar nicht, eben, er wird jetzt hier nicht Weltmeister in diesem Duell. Ja. Aber man merkt, plötzlich hat er eine Coolness. Also und nicht eine Coolness, die aufgesetzt wirkt, sondern er grinst diesen Rockwell nur an. Ja. Und sagt so, ja, ich glaube, fest nicht, was sagt irgendwie sowas wie, ja, okay, Mr. Rockwell. Ja. So von wegen. Wenn das so ist, dann ja, voll. Ja, schön für sie. Wird total belächelt. Genau, es ist ihm völlig egal. Er sagt so, nee, das, was ich erreichen wollte an dieser Stelle, habe ich zumindest für diesen Tag. Man hat das Gefühl, er hat sein Tagesziel erreicht. Ja, total. Er ist an diesem Punkt in diesem Match, er hat das Gefühl, er kann das gewinnen und es ist ihm alles andere ist ihm wurscht. Und voll. Das eine Mal, wo er mal nicht der ist, der hinterherrennen muss, der versuchen muss aufzuholen, ist nur in diesem Moment eigentlich. Oder ab dann kommt er zur Ruhe und kommt eben auch nach Hause und stellt sich ein bisschen seine Verantwortungen. Ja. Aber ja, er ist ja auch wirklich in diesem Moment, also in diesem ersten Spiel, was er abgekatert war, da haben sie ja ganz, da war er ja ein totaler Hitzkopf. Er hat ja dann sein Ego, hat dann ja wieder total Gas gegeben. Also davor hat er sich irgendwie mit einem Tischtennisschläger den Hintern versohlen lassen. Davor hat er irgendwie die Frau angebettelt und was auch immer. Davor hat er irgendwie irgendwelche Demütigungen dadurch, dass er einen Job machen musste, den er nicht machen wollte, auf sich genommen. Alles okay. Einem sterbenden alten Mann, auch wenn das ein komischer Gangster war, hat er Geld aus seiner Jackentasche gezogen, während er am Sterben ist. Also er hat wirklich einen Bodensatz an Dingen gemacht. Total. Also. Und dann aber am Ende wieder zu sagen, und jetzt überwiegt aber dennoch mein Ego und ich sage, nee, ich möchte dich jetzt offiziell schlagen und mir ist alles egal, sobald ich einmal dahin gekommen bin. Er hat ja diesen Stiftemacher angebettelt im Prinzip, dass er ihn unterstützt irgendwie und hat dann ihn sofort wieder fallen lassen, sobald er nur ein bisschen das erreicht hatte, was er wollte. Und das fand ich irgendwie, hat ihn echt nochmal gut charakterisiert. Ja, nee, voll. Also auch ganz klar selbstzerstörerischer Charakter. Und deswegen auch irgendwie interessant, dass sie das an eine echte Person anlehnen, die offensichtlich nicht so war. Also Marty Reisman gibt es immer wieder, es gibt Interviews mit dem. Das ist ein Charakter, der Typ, aber er wirkt jetzt nicht wie ein komplett toxisches Arschloch oder so. Und die Version im Film ist ja schon irgendwie ein bisschen insane. Aber ja, finde ich einen guten Schlussgedanken. Fand ich eigentlich richtig nice, also das nochmal aufzugreifen. Wann ist der Punkt erreicht im Film eigentlich, wo Marty endlich das Gefühl hat, jetzt bin ich mal angekommen. Ja, jetzt darf ich mal kurz atmen. Und eigentlich ist es, du hast recht, eigentlich ist es die Stelle und nicht erst, wenn er am Ende an diesem Zimmer steht mit den ganzen Säuglingen. Ja. Umso mehr habe ich jetzt das Gefühl, dass ich die Szene mit den Säuglingen vielleicht nicht gebraucht hätte, oder? Ich hätte die kürzer gefasst, glaube ich. Das war tatsächlich ja irgendwie bei mir auch das Ding, da ich dann am Ende irgendwie dachte, ja, okay, das ist irgendwie eine interessante Side-Handlung gewesen, aber ihm ist doch jetzt eigentlich den ganzen Film über sein Baby total egal gewesen. Ja. Er hat seine Frau irgendwie 8 Monate oder halt die Frau, die er geschwängert hat, 8 Monate nicht gesehen. Mhm. Warum ist das jetzt der letzte Shot, wo man sagt, auch und das große Glück irgendwie oder meine emotionale Seite öffnet sich jetzt dadurch, dass ich die Person, die ich eigentlich total vernachlässigt habe und wofür ich vielleicht Verantwortung übernehmen müsste, jetzt irgendwie so sehe und jetzt irgendwie das Kind sehe und jetzt bin ich so, wow. Und also genau, ich finde der Schluss hätte etwas früher stattfinden können oder er ist halt eben, keine Ahnung, er ist noch da irgendwo in Japan und dann lächelt er nochmal in die Kamera oder sowas. Und dann hast du das halt offen und weißt, okay, der wird seinen Weg noch gehen, der wird es wahrscheinlich im nächsten Jahr machen, was auch immer. Mhm. Aber da ist für mich ein ganz am Ende halt irgendwie so ein, ja, ist nicht, also da, die werden sich schon was dabei gedacht haben, aber irgendwie fast schon so wie ein falscher Handlungsstrang beendet worden. Also der ja eigentlich gar nicht so relevant war, den ganzen Film über. Das war genau, weil wir nie vermittelt bekommen haben, dass ihm das irgendwas bedeutet. Das erste Mal, wo er sie wieder sieht, er geht erstmal gar nicht darauf ein, dass sie schwanger ist, dann sagt sie, ja, willst du mir nicht irgendwas sagen? Ja, Glückwunsch, I guess. Also kompletter Mixer einfach. Voll. Und auch noch so, willst du jetzt mir unterstellen, das ist meins, das ist auf keinen Fall mein Kind. Also ich gebe dir recht, sie haben das einfach zu sehr an die Seitenlinie geschoben mit ihr, vor allem auch noch, als sie dann noch in diese Schießerei verwickelt wird, etc. Ja. Ich glaube, da haben sie eher versucht, sie mehr als relevant für ihn zu etablieren, eben zu sagen, hey, guck mal, jetzt zieht er mit ihr noch diesen Scam durch mit dem Hund. Ja. Aber für mich hat es auch nicht die emotionale Tiefe dann gehabt, um dann diesen Payoff hinterher zu haben und zu sagen, ja, okay, er sieht endlich ein, dass sie jetzt irgendwie ein Teil seines Lebens ist und dass das eine Rolle spielen muss. Eben, das habe ich auch nicht ganz so gefühlt, sondern für mich wäre es, glaube ich, echt okay gewesen, legit, nachdem er den letzten Punkt macht und da am Boden liegt und so ein leichtes Grinsen auf dem Gesicht hat. Voll. Für mich hättest du da auf schwarz schneiden können. Ja, und sagen können, total. Hätte für mich geklappt. Es hat ja diese charakterliche Entwicklung gar nicht stattgefunden, die dann am Ende darauf schließen lässt, dass er jetzt diese emotionale Reife hat, um zu sagen, okay, vielleicht muss ich wirklich mal ein bisschen kürzer treten in dem, was ich möchte oder was auch immer. Es ist ja, das wurde ja gar nicht bedient. Deswegen, du hast schon recht. Also das wäre für mich, glaube ich, ein cooleres Bild gewesen. Oder, keine Ahnung, er dreht sich die Perspektive ist von hinter der Tischtennisplatte und man sieht noch das Publikum und er dreht sich irgendwie hin und trinkt noch einen Schluck Wasser und guckt dann nochmal so selbst überzeugt fertig. Hätte für mich voll gepasst. Also da ist ein kleiner Moment, der jetzt irgendwie... Es ist Meckern auf hohem Niveau. Oder? Voll, also voll. Also ich habe dem auf Letterboxd den Film 4,5 von 5 Sternen gegeben, weil es wirklich, das war für mich tatsächlich der entscheidende Faktor, diese letzte Charakterwendung noch zu etablieren, hat es für mich nicht gebraucht. Vor allem, weil wir wissen, direkt bevor er nach Japan ist, hat er sie mit Schusswunde im Krankenhaus zurückgelassen und hat sogar da noch dieses Loophole benutzt, weil dann war so die Frage, ja, nur Familie darf mit in den Operationssaal. Und selbst da hat er sich noch, hätte er sagen können, ja, ich bin der Vater des Kindes, das hier bald geboren wird. Also hätte er sicher was deichseln können, gerade er als Hustler. Ja. Und er hat es ganz bewusst genutzt, finde ich, als Ausrede zu sagen, ja, er sagt doch zu ihr, ich darf nicht mit rein, weißt du doch. Und so, also komplett. Ja, also er hat sie auch ganz am Ende nochmal ganz klar an die Seitenlinie gestellt und gesagt, nee, sorry, das ist jetzt, ja, ich würde dir jetzt auch gerne helfen und man hat noch nicht das Gefühl, sie ist ihm komplett egal, aber ganz klar ist es nicht die höchste Priorität in seinem Leben an der Stelle und sollte es vielleicht sein, wenn du da irgendwie irgendwelche Leute schwängerst und dir nicht genau, deine Verantwortung bewusst da ist. Weiß ich aber eben halt nicht, ob mir dieses Bild, dass er dann ja irgendwie in Tränen ausbricht, gereicht hat, um jetzt diesen Fokus im Leben, der sich jetzt scheinbar verändert hat oder was auch immer, oder vielleicht ist es nur was Schönes, was dazugekommen ist, dann da noch so zu halten. Also, ja, sind wir uns, glaube ich, einig, das ist jetzt nicht so das hätte es nicht gebraucht. Das war ein bisschen zu sehr, wir wollen diese Figur noch am Ende zu sehr retten und das hätte es für mich nicht gebraucht. Also das ist schon okay, dass das ein amoralischer Hustler ist, ja, der halt, ja. Klar, wenn er will niemandem was Böses aktiv, aber wenn es halt mal, wenn Leute zu Schaden kommen, dann ist das halt so. Also es sind Leute ganz klar gestorben aufgrund seiner Intervention. Ja. Also das ist einfach so, muss man auch nicht wegreden. Das stimmt. Aber cool, also unser Fazit ist, glaube ich, für beiden klare Empfehlung, den Film zu gucken. Auf jeden Fall. Mega gut, großes Highlight dieses Kinojahres, jetzt natürlich aus deutscher Sicht, in den USA war ja letztes Jahr schon. Also bin gespannt, was da dieses Jahr in die Fußstapfen tritt. Fand ich auch wirklich, wirklich gut. Und wie gesagt, also man muss sich darauf einstellen, das ist ein Fiebertraum. Der Film ist schon legit sehr, sehr lustig an vielen Stellen, wenn man den Humor teilt natürlich. Also das ist jetzt kein ernsthaftes Drama die ganze Zeit. Nee, das stimmt. Von meiner Seite war es das? Bei dir auch? Ja, also ich glaube, jetzt haben wir einige Sachen, wenn auch ein bisschen durcheinander, wie der Film aber auch selber besprochen. Und, ja, das greift die Struktur des Films auch. Ja, total. Also irgendwie jetzt ich, also von meiner Seite kommt jetzt, glaube ich, nichts mehr. Ich bin jetzt mit den meisten Themen so d'accord. Wir haben uns da gut ausgetauscht drüber. Ja, schön. Dann in diesem Sinne danke dir, Felix. Es hat mich sehr gefreut, dass es geklappt hat. War sehr schön. Fand ich eine sehr, sehr schöne Unterhaltung. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen beim Zuhören. Und in diesem Sinne, wenn es euch auch so wie mich bereichert hat, dann reicht es gerne weiter. Bis zum nächsten Mal.